Helft mir, amerikanische Kampfjets, denn ohne euch werden wir nicht siegen. Sie kommen mit dem Licht, um unsere Frauen zu stehlen, zum Verkauf in Berlin. Es sind Deutsche in Mexiko, Deutsche in Mexiko. Sie übernehmen heute Nacht den Laden, verlieben sich in deine Tochter. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaufnahme anzapft. Wohl. Jo, what's up, dies? Ja, schönen guten Abend, hallo. Grüße euch am Tag der Geotope. Was ist denn ein Geotop? Ja, ein Geotop ist eine Region, wo man sehr schön die Erdentwicklung nachvollziehen kann über verschiedene Perioden in Gesteinsformationen, irgendwelche Klippen oder sowas. Und ja, viele von diesen Sachen werden unter Naturschutz gestellt, die Biotope. 77 gibt es schon in Deutschland und es soll ausgeweitet werden. Auch gerne beliebt bei irgendwelchen Kohleaktivisten oder sowas. Die ja sagen, das ist ein Geotop, das müssen wir schützen. Aber ja. Schön, mal was anderes. Nicht immer nur für irgendwelche Menschen und Gruppen. Ja, gegen Tiere, die alles vollkacken und so. So Steine, da weißt du, was man hat, da wischt man mal Staub und dann... ja. An Steinen muss man manchmal lecken, um zu wissen, was sie sind. Aber das kommt, glaube ich, erst ganz zum Schluss. Manche können auch singen, aber manche können auch nur klingen. Ein Fest! Ein Fest für die Freiheit, wäre das nicht wunderbar? Stellt euch vor, irgendwie so eine große Presseveranstaltung. Und dann schreibt man da drüber, ein Fest für die Freiheit. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was der Springer Verlag so für die Leute hält, die man einlädt, wenn man ein Fest für die Freiheit. Und oh, guck mal, Thomas Gottschalk, wie relevant. Okay, ja. Medienhackfressen. Mhm. Oh, guck mal, der Olaf und die Klitschkos. Ja, total relevant für die Freiheit bei uns. Und guck mal, wie er guckt, wie hier Elmar Fatt aus hier. Die Klitschkos, müssen die nicht dienen an der Front? Ich weiß nicht, die sind, glaube ich, ausgenommen oder so. Ach so. Promi-Bonus, keine Ahnung. Während andere Leute halt mit der Knute in den Krieg gezwungen werden. Der eine ist doch noch der Bürgermeister, der andere weiß ich jetzt gerade nicht. Och, guck mal! Oh, Freiheit! Die Prominenz. Nichts sagt Freiheit so schön, ja, wie eine gepanzerte Limousine, aus der eine Betonfrisur steigt. Ist es nicht wunderbar? Freiheit. Ja, und hier... Eine ganz wichtige Freiheit. Ricarda und Buschmann und Merz. Dem Fest ist die Freiheit ins Gesicht geschrieben. Ist das nicht wunderbar? Wer sind die? Ach so, okay. Der Vorstand von Lidl, ganz wichtig für die Freiheit in Deutschland. Oh ja. Ganz wichtig, Freiheit. Ja. Ja, so frei sich den richtigen Zweier aus. Felix Magath, warum auch immer. Hier, die FDJ und SED funktionieren, die ehemalige Katharina Witt. Und Montana Black, Freiheit. Ja, vielleicht der Einzige, der irgendwie ein Verständnis davon hat, was das ist. Und Axel, ne, Axel. Ja, Freiheit. Fühlt ihr euch auch schon so frei? Ja, die Basketball-Weltmeister, okay, die können wir mal einladen. Die sind ja jetzt mal für 5 Minuten. Ne? Und wieder Merz und Gottschalk. Aber der ist doch ungeimpft. Show-Titan Thomas Gottschalk. Und warte mal, und nochmal kurz hoch, bitte. Ganz rechts in dem Bild kennen wir die Dame nicht aus einem Sonderstream, den wir letztens gesehen haben. Ganz wichtig für die Freiheit, die Tochter von Wolfgang Schäuble, Chefin der ARD-Programmredaktion, Frau Strobel. Freiheit. Freiheit, Freiheit. Hier, die beiden finde ich auch für Freiheit so unverzichtbar. Ja? Ja. Unverzichtbar. Freiheit. Aber es gibt keine medialen Eliten oder so. Mhm. Nee, es gibt auch vor allem nicht. Ja, guck mal da, hier, genau, den brauchen wir auch noch. Freiheit, bleibt alle drin, zieht eine Maske an, lasst euch irgendeine Scheiße spritzen. Freiheit. Ja, Freiheit. Ja, Ziemiak, Aust. Kerner, Westernhagen, ganz wichtig für die Freiheit, und Kalmund. Kalmund, ja, das ist sogar ein Lied, das Freiheit, so heißt. Ne? Ja. Stimmt. Dann. Stimmt. Und er macht das auch ein bisschen divers alles mit seiner Frau. Das ist wunderbar. Ja. Ja. Andere Leute hätten mit der Besetzung einen Horrorfilm gedreht, aber die Bild hatten Fest gefeiert. Finde ich recht gut, als Pulsmesser einfach, wo wir stehen, wenn sowas Freiheit ist. Wenn diese Leute Freiheit sind. Apropos Pulsmesser, wo wir stehen. Freiheit vom Generationenvertrag. Juhu. Genau. Unsere Eltern schulden uns Geld und Unterstützung, wir schulden ihnen gar nichts. Eine Kolumne von Ananda, klar. Tut mir leid. Da musste sein. Ananda, klar. Ananda, ja. Kamst du nach Ananda, klar? Die Dame hat auch ein Buch geschrieben über das gleiche Thema, wie scheiße Eltern sind und wie wenig man denen schuldet. Der Studienfall ist zu unsicher, der Plan für mein Leben noch nicht ausgereift genug. Es fällt mir schwer, den hohen Erwartungen meiner Eltern zu entsprechen. Mittlerweile finde ich, das muss ich auch gar nicht. Das hat aber das eine meiner Meinung nach mit nichts mit dem anderen zu tun, ob man seinen Eltern was schuldet oder ob man ihren Erwartungen entsprechen muss. Aber gut, sie malt das ja noch ein wenig aus. Also, warte mal, ich habe was rausgehört. Ich. Ach, Mammon, wo hast du das auch gehört? Ja, ich habe es auch gehört. Aber ich wollte jetzt nicht wieder davon anfangen. Nun, das zieht sich so durch, ne? Als meine erste Studienbewerbung von der Uni abgelehnt wurde, herrschte bei meinen Eltern große Panik. Ich wollte ein Jahr Pause machen und dann fragten sie mich. Sie hatten Angst, dass mir die Zukunft davonlaufen würde, die sie sich für ihr Kind ausgemalt hatten. Ich spürte den Druck, ihren Wünschen gerecht zu werden. Meine Ideen und Pläne blieben dabei meist außen vor. Ich wollte weg aus meinem verschlafenen Heimatort und endlich tun und lassen, was ich wollte. Denn ich möchte mein Leben nicht an den Erwartungen meiner Eltern ausrichten. Und ich finde, das bin ich ihnen auch nicht schuldig. Oh mein Gott. Ja, ist ja, nee, bis dahin hat sie ja durchaus recht. Also, natürlich will man weg. Und wenn man gerade irgendwo auf dem Land wohnt und vielleicht dann in eine Stadt oder irgendwie halt nicht mehr unter Beobachtung stehen, das verstehe ich alles vollkommen, was sie da sagt. Ja, es betrifft ja viele, das kann man ruhig ein bisschen verallgemeinern, dachte ich, oder so. Aber dann, die Eltern sollten ihre Kinder bedingungslos unterstützen, nicht Forderungen danach anknüpfen. Bis sie selbstständig im Leben stehen, brauchen sie Zeit, Geld und Zuwendung. Je nach Alter in zu unterschiedlicher Dosis. Wenn man Kinder in die Welt setzt, trägt man automatisch Verantwortung. Geboren zu werden, hat andererseits sich niemand ausgesucht. Oh Gott, gehen wir so tief runter mit dem Niveau der Diskussion und darüber schreibst du ein Buch? Auch Leidenschaften und Talente wählen die wenigsten bewusst. Was? Ja, also ja, aber ich meine Talente, also sei froh, wenn du eins hast. Oder warum sollten wir dann Rücksicht auf die Erwartungen unserer Eltern nehmen? Gehört zur Elternrolle nicht dazu, dass man sein Kind bedingungslos liebt, egal welchen Lebensweg es einschlägt? Nee, also ich kann durchaus verstehen, wenn Eltern sagen, die Fortbildung zur Crackhure, die finanziere ich nicht. Ja, also überspitzt ausgedrückt aneinander, aber bedingungslose Liebe auch, nein, also ich ja, weiß. Aber nein, aber man muss auch Grenzen setzen, also du kannst dich ja nicht auf der Nase rumtanzen lassen, wenn aneinander irgendwie ein Tausender kriegt irgendwie im Monat und kommt am 15. und sagt, ist schon alle, war ein harter Monat jetzt hier mit Berghain und so, dann können die Eltern durchaus sagen, nee. Ich meine, wenn die jung sind, die Leute, dann müssen die ihre Eltern ja in der Regel auch gar nicht unterstützen. Das heißt, es ist eher vielleicht so, dass die Erwartung auf einen zukommt, wenn man Mitte 40 ist oder so, dass die Eltern dann langsam alt werden, man sich um die kümmern muss oder sowas. Und dann nein, ist man auch Unterstützung genug schuldig. Leute, die wollen damit auch gar nichts zu tun haben. Bitte? Also, ja, das ist vielleicht manchmal so gewesen, aber die meisten Leute haben jetzt auch damit nicht mehr so viel Mut, habe ich den Eindruck. Aber wir können sie ja mal fragen, was sie dazu sagt. Lange galt als Generationenvertrag, dass die Jungen sich um die Pflege der Alten kümmern. Doch ich finde nicht, dass wir unsere Erziehung zurückzahlen sollten. Das ist allein strukturell gar nicht möglich. Deutschland ist schon heute überaltert. Meine Generation ist viel kleiner als die der Babyboomer, die als nächste in Rente geht. Laut dem Statistischen Bundesamt betrug der Altenquotient 2021 etwa 37. Das bedeutet, dass auf 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 20 und 65 Jahren, 37 Menschen im Rentenalter kommen. Seit Anfang der 90er Jahre steigt der Quotient fast durchgängig. Ein klares Zeichen, dass das bisherige System nicht mehr lange hält. Wir müssen also als Gesellschaft eine neue Lösung finden, indem die Pflege nicht den Jungen zur Last fällt und indem wir alle irgendwann in Würde altern dürfen. Du möchtest also eine eierlegende Wollmilchsau oder den in der letzten Sendung erwähnten grünen Euro, den man mehrmals ausgeben kann. Das ist schön aneinander, aber falsch. Weil es ist ja Unsinn, weil es ist ja ein Umlagesystem. Insofern können sie von der Pflege wohl nicht befreit werden von den Kosten. Also ich weiß nicht so genau Bescheid, habe ich eine Ahnung. Damit will ich aber nicht sagen, unsere Eltern schulden uns Geld und Unterstützung, wir schulden ihnen aber gar nichts. Ach, guck mal, der vorletzte Satz kommt, wo man denkt, ja scheiße, wenn ich das jetzt so lese, stehe ich wie ein Arschloch da. Überall ich, Forderungen, aber keiner zu. Gut, ich schreibe nochmal einen versöhnenden Absatz. Ja, unsere Eltern haben viel geleistet, um uns aufzuziehen. Ich hatte eine schöne Kindheit und ein behütetes Zuhause. Aber ich finde, dass ich ihnen deshalb nicht zu ewiger Dankbarkeit oder einer Art von Rückzahlung verpflichtet bin. Wenn Kinder es als junge Erwachsene schaffen, sich von ihren Eltern zu lösen, sind diese ihrer Elternrolle doch am besten gerecht geworden. Und natürlich, die haben viel Wohlstand generiert, aber auch viel konsumiert, falsch und kaputt gemacht. Die Folgen ihrer Entscheidungen, die Klimakrise, müssen wir nun gemeinsam tragen. Macht dir dein Kind solche Vorwürfe am Tisch, Essenstisch oder so? Das ist der Alter, die wird schneller ohne Essen, ohne Abendessen im Bett sein. Das so schnell hätte die gar nicht geguckt hier. Und der Salaratus hat es richtig erkannt. Durcheinander ist da ein bisschen wahrscheinlich einfach. Das geht auch, ja. Ich dachte jetzt an, wir müssen aufstehen, aufeinander zugehen. Keine Drogen, Chris. Alle Menschen, die ein besseres Leben wünschen, müssen aufstehen. Ja, und aneinander vorbeigehen. Jetzt komme ich aber hier gar nicht mehr zur Ruhe, wa? Humboldt, Breaking News. Diesmal nicht die Humboldt-Universität, von der wir es sonst immer haben, sondern das Humboldt-Gymnasium, auch in Berlin. Die haben außerhalb der Schule sind Flugblätter aufgetaucht, die dort angetackert worden sind. Und ich lese einfach mal vor, was auf dem Flugblatt so steht. Wie gesagt, Humboldt Breaking News. Aufruf an alle SchülerInnen der Humboldt-Schule. Wehrt euch gegen die alten, homophoben und rassistischen Männer an eurer Schule. Zieht in den Kampf gegen diese impotenten Männer, die euch unterdrücken. Alte Männer wie zensiert. Gehören eindeutig in die Mülltonne der deutschen Geschichte. Sie vertreten das Verkommende. Ja, gut. Sie vertreten das verkommene Bild des Chauvinismus. Alle sind Rassisten und trauern ihrem Weltbild vom bestimmenden Sexismus gegen Frauen und Mitgliedern der LGBTQIA+-Community hinterher. Das ist so, die sitzen dann abends zu Hause und denken, damals, als ich den Peter Mayer in der 8b noch eine Schwuchtel nennen durfte, das war Zeit. Oder was? Seid ihr bekloppt? Sie zerstören unser Klima mit ihrer Lebensweise, machen uns unsere Freiheit und Freiräume streitig, sind Bonzenverfechter, Kriegstreiber oder wollen unsere multikulturelle Welt in ihr Kleinbürgertum zurückverwandeln. Hokus, Pokus, Fidibus und alles ist wieder 1950. Die schreckliche Gefahr, vor der wir jeden Tag in Deutschland stehen. Was haben wir ein Glück, dass die Antifa uns davor beschützt, dass irgendein böser Zauberer einfach alles nach 1950 zurückzaubert. Wehrt euch, zerstört sie und lasst uns ganz Berlin zeigen, was wir, die jetzige Generation, gemeinsam schaffen wird. An der Humboldt brauchen wir mehr buntes Leben. Mehr LehrerInnen wie zensiert, zensiert, zensiert. Mehr wie zensiert. Fresh, woke, jung, bunt, free. Geht in den Streik, fordert die Kündigung von allen Rassisten an der Schule, weigert euch mit denen zusammenzuarbeiten, fordert eine Neubesetzung durch die Schulleitung mit progressiven LehrerInnen, weg mit den Rassisten, die ersten sind schon geschafft, zensiert, zensiert, sind weg, bleibt der Rest, zieht mit uns in den Kampf, zerstört die Altweltmänner, wehrt euch, Humboldt Antifa. Geil. Möchte man auf der Liste stehen als Lehrername? Ich weiß ja nicht. Also. Die eine, die unten unter gute Lehrerin zensiert ist, ist wohl auch eine der treibenden Kräfte hinter der Nummer, wenn man den Presseberichten dazu glauben kann, die leider irgendwie nur in, sagen wir mal, Organen mit einem gewissen Rechtsstrahl auftauchen. Also ich sage das leider einfach, weil damit halt schwerlich irgendwie zu argumentieren ist in einem Umfeld, das halt eben mit den üblichen Vorteilen da dran geht. Ja, zerstört die Altweltmänner. Zerstört die Altweltmänner. Euch unterscheidet nichts, aber auch gar nichts von dem, was ihr bekämpft, Humboldt Antifa. Ihr könntet genauso Humboldt HJ sein und es, der Brief wäre kein Jota anders, nur die Namen wären halt vertauscht. Und halt ein paar Adjektive. Wer, ich weiß nicht, wer diesen Kindern ins Gehirn geschissen hat, aber wenn das wirklich die Lehrerin ist, also wenn ich Elternteil von so einem Kind wäre, was da in der Form radikalisiert und zum Faschisten erzogen wird, da hätten die aber Spaß mit mir in der nächsten Elternsprechstunde. Stimmt, die Humboldt-Jugend könnte das gleich sein. Stimmt. Habe ich das nicht falsch verstanden oder ist das irgendwie auf rechtslastigen Seiten irgendwie aufgetaucht oder diese Lehrerin oder wie? Nee, also dieses Flugblatt ist das erste in der jungen Freiheit aufgetaucht. Ach so. Also die haben darüber berichtet. Die haben ja, genau. Erstellt. Nee, also das Flugblatt ist, die Polizei hat auch bestätigt, dass ermittelt wird und haben aber darauf hingewiesen, dass Flugblatt sei halt nicht innerhalb der Schule verteilt worden, sondern außerhalb der Schule. Okay. Freiheit! Das hat eben einer auch geschrieben in echt sozusagen, beziehungsweise ja, also die Linken greifen es jetzt nicht lobend oder berichten überhaupt nicht drüber, scheinbar, so, sondern nur die Rechten da. Okay. Also nicht als Propagandamaterial, das will ich ja nur. Ja, Flugblätter an Schulen sind nie Propagandamaterial. Das sind nein, die Zeitungen berichten eben nicht so Propaganda. Die übernehmen das nicht als Propaganda oder so. Das will ich ja nur. Das war ja gefragt. Ja, und der Schreibmaschinen, das ist im Chat jetzt auch aufgefallen, dass das ein Schreibmaschinenfont war. Ich habe auch schon überlegt, ob der Aiwanger vielleicht Volzfleckmäßig da was getippt hat. Ja, Maurice Konrad darf jetzt in der Taz auch immer mal wieder seinen Unsinn von sich geben. Die Ender Studies heißt die Kolumne Ender Studies an dieser Stelle. Vielleicht einfach eine Schweigeminute für den Wortwitz, der nach dem Lesen dieser Überschrift verstorben ist. Im Rohr krepiert. Also er schreibt, wie er irgendwie einen Fisch fangen wollte und an dem Fisch, an dem kleinen Bach, wo er aufgewachsen ist. Da stand ich nun mit meinem Köcher und einer kleinen Wasserschale in der Hand auf der Suche nach meinem ersten kleinen Haustier. Köcher. Hast du mit Pfeil und Bogen auf den Fisch geschossen, der ein Haustier sein sollte? Bitte, bevor du Journalist oder sowas wirst, vielleicht beherrsch doch erstmal die Sprache, in der du schreibst. Weil ich glaube, es gibt so ein Ding schon. So du meinst den Kescher, ja. Den Kescher. Das ist ein Netz, mit dem man einen Fisch fängt. Das ist aber kein Köcher. Ein Köcher ist was, in dem man Pfeile aufbewahrt. Das ist richtig. Legolas lässt grüßen. Kesch den Fisch. Journalisten, meine Damen und Herren, Journalisten, die vom geschriebenen Wort leben. Ja, aber ist mir egal, er schreibt eine Kolumne, dann er lebt vom geschriebenen Wort. Er sollte kann es besser an ChatGPT geben. Oder ich so. Erwarte, dass er die Sprache kann. Ich bin Optimistin. Und ich sage das nicht nur, ich meine das wirklich. Ich war es schon immer irgendwie. Nur gerade frage ich mich manchmal, mit welchem Recht. Wir verfehlen wahrscheinlich das 1,5-Grad-Ziel. In unserer Gesellschaft brechen die Dämme nach rechts außen. Antisemitismus wird zur Jugendsünde erklärt. Und ich spüre, wie der Hass auf queere Menschen jedes Jahr wächst. Diese Welt bietet keinen Grund, optimistisch zu sein, oder? Schlimmer noch, ist Optimismus nicht irgendwie verhöhnend gegenüber dieser brutalen Realität? Ist es Realitätsverweigerung? Oder ist es Arroganz? Oder habe ich einfach Scheuklappen an und laufe der Utopiewurst hin und her, die jemand an einer Schnur vor mir herzieht? Auf jeden Fall zu viele blöde Fragen. Ich will jetzt auch jetzt eine Anjay schreiben können. Ja, schade eigentlich, ne? Da wusste man wenigstens, woran man ist. Jetzt hier muss man sich mit neuen Ideen, mit neuen Flausen auseinandersetzen. Ja, und dann sagt die Sektorziele beim Klimaschutz sollen abgeschafft werden. Oh mein Gott, und bla, und überhaupt. Aber ich glaube wirklich an ein gutes Ende. Ich glaube, dass es einen Wendepunkt in der Klimadebatte geben wird. Keinen plötzlichen, keinen, der alle Probleme auf einmal löst, aber doch einen, den man hinterher als solchen erkennen wird. Ich glaube, dass die Gesellschaft irgendwann nicht mehr nach rechts rücken wird, dass Menschen aufhören würden, schlecht zueinander zu sein. Ja klar, der Christ sagt, am Ende gewinnt das Gute, weil das Schlechte hat ja keinen eigenen Lebensantrieb sozusagen. Aber das Ende kommt einfach nie, ne? Ich glaube, dass die Kämpfe gegen queere Menschen und ihre Existenz ein letztes Aufbäumen des Patriarchats sind. Dass queere Menschen deshalb so bedroht werden, weil es für das Patriarchat zum ersten Mal richtig ernst wird. Ich krieg so schreckliches Kopfweh. Ich krieg schreckliches Kopfweh. Solange wie ein paar verwirrte Paradiesvögel gesehen wurden, die maximal in der Kunst- und Kulturszene auffielen, hat sich dieses System nie bedroht gefühlt. Aber jetzt, da eine Generation Z heranwächst, die emanzipatorische Fragen neu aufrollt und sie gemeinsam mit queeren Menschen formuliert, wird es ernst. Für was? Du merkst doch, dass es... Das ist auch dieser Brad Pitt-Film, oder? Generation Z. Oder nee, irgendwie so ähnlich. Alter Schwede. Und er ist trotzdem Optimist, denn die Welt wurde bis jetzt auf lange Sicht immer besser, klar, mit großen Rückschlägen, aber es ging doch kontinuierlich bergauf und irgendwas in mir glaubt, dass diese Kontinuität anhalten wird. Ich weiß, dafür muss man vieles ignorieren, was im Hier und Jetzt ist. Warum kackt ihr im letzten Satz immer so einen großen Haufen in eure Kolumnen? Weil ihr Angst habt, dann doch irgendwie... Man muss das Hier und Jetzt ignorieren. Man muss es einfach ignorieren. Augen zu und durch. Ich hatte recht mit meinen Scheuklappen. Immer schön Fußball gucken. Aber ich glaube, es ist richtig. Ne? Weil ohne Optimismus würde ich für nichts mehr kämpfen wollen. Gut, dass ich da also tatsächlich dran glaube. Dieser Text stammt aus der Wochentaz, unserer Wochenzeitung von links. In der Wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist. Die Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen Taz-Blick auf die Welt. Ja. Ja, wenn man nicht besonders. Ja, besonders. Ne? Das sagt man ja auch zu den Kindern mit den großen Köpfen. Jemand anders ist dran. Die Grenzen der Subjektstellung des Opfers. Ja, hier haben wir eine interessante Aufarbeitung von einer Rechtsphilosophie, könnte man sagen, die ja vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erstellt wurde und die jetzt dafür sorgt, dass beispielsweise in der Türkei die Anwendung findet. Es geht im Endeffekt darum, dass die gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Recht auf effektive Strafverfolgung eine allgemeine staatliche Garantie zum Schutz der Gefühle des Opfers ableitete. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ein Gerichtsverfahren beispielsweise eingestellt werden würde, wäre das ja eine Belastung für die Gefühle des potenziellen Opfers. Und deswegen würden stärkere Auflagen quasi dafür herrschen, damit ein Gerichtsverfahren eingestellt werden dürfte. Wo kommt das Ganze her? Ja, es kommt aus dem Sexualstrafrecht, aber es wurde quasi als allgemeingültige Doktrin festgehalten und quasi aufgetragen, dass es sukzessive umgesetzt wird. Ja, nun bedient sich das türkische Verfassungsgericht dieser Sache, aber natürlich nicht unbedingt im Sinne der allgemeinen Menschenrechte, wie ihr euch vorstellen könnt, sondern einfach nur um quasi ja, die Hürden, dass politisch Verfolgte in der Türkei freigesprochen werden, noch ein bisschen zu erhöhen. Also, dass wenn sie angeklagt werden, dass sie eine stärkere Bürde der Verteidigung haben, außer ja, im Zweifel für den Angeklagten, was ja eigentlich der Rechtsgrundsatz ist. Aber jetzt halt im Zweifel für den Angeklagten, es sei denn, die Gefühle des Opfers werden verletzt. Ganz platt dargestellt. Und ja, das berührt halt mehrere Rechtsgrundsätze und deswegen ist es auch in Deutschland an sich nicht umsetzbar. Aber wie gesagt, es besteht halt weiterhin dieser Auftrag des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass halt die Strafprozess, dass eine Ausweitung der strafprozessualen Opferrechte unter Zugrundelegung der sogenannten staatlichen Gefühlschutzgarantie es gebieten, die Grenzen der Subjektstellung des Opfers im deutschen Strafprozessrecht zu konkretisieren. Ja, Verzeihung, das ist richtig verklausuliert dargestellt, aber das heißt im Endeffekt, was ich gerade gesagt habe. Das ist schon ein ganz schöner Klopper. Es wird jetzt in Deutschland nicht Einzug halten, aber wer weiß, vielleicht. Wir haben ja auch den Bund der deutschen Juristinnen und sowas, die ja gut Lobbyarbeit machen. Vielleicht schaffen sie das ja. Ich meine, noch die klagen ja immer noch wegen der Istanbul-Deklaration? Nee. Konvention. Ja, über die EU kann ich mir schon vorstellen, dass das, aber ich frage mich, was mit den Türken. Ja, aber das müsst ihr euch mal vorstellen. Victim-Centered Criminal Justice, ne? Also es muss bewiesen werden, dass eine Schuld besteht, sondern die Schuld, ja, die, wie gesagt, die Gefühle des Opfers zählen, des potenziellen Opfers zählen. Und dann wird das halt quasi so gewichtet. Was ist jetzt schlimmer? Die Gefühle des potenziellen Opfers zu verletzen durch den Freispruch, weil nicht nachgewiesen werden kann, dass die Tat begangen wurde, oder das Freiheitsrecht der Person vor dem Rechtsstaat, dass er als unschuldig gilt, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Ja, ist schon interessant. Ja, Rechtsfolgung per Gesetz oder so, wie heißt das dann? Gerechtigkeit nicht mehr, ne? Tja, und das ist halt eine tatsächliche Diskussion, die gerade stattfindet, wie sowas in deutsches Recht umgesetzt werden kann, weil es ist jetzt kein Europarecht, was umgesetzt werden muss, aber es sind halt so rechtsphilosophische Leitlinien, die halt vorgegeben werden und die die ganzen Länder, die den EGMR angeschlossen sind, halt umsetzen sollen, unter anderem die Türkei. Ja, ich hatte letzte Woche noch einen Artikel von dem Udo Vetter, der sich auch im Prinzip über sowas Ähnliches geärgert hat, eben, dass die Leute das angeblich nicht verstehen. Vielleicht hat er das auch falsch verstanden und die tun nur so, als würden sie das nicht verstehen. Das Rechtssystem, das aktuelle, sodass sie das eben so rum ändern wollen. Ja, aber auf jeden Fall ein Angriff sozusagen auf Freiheit und Demokratie, ne? Übel. Ja, was soll man sagen? Fühlis. Ja. Ne? Ja, genau. Und wer die Fühlis verletzt, sind auch Bücher. Ach ja, das sind alle Bücher vor 2008, weil alle Bücher ab 2008 sind ja heilig. Genau. Oder so. Das ist genau. Wir haben hier einen Fall aus Mississauga in den USA oder in Kanada, ich weiß es gar nicht. Es ist in Kanada. Mississauga, ja. In Kanada, genau. Und hier hat halt, wenn der Chris mal ein Stück hochscrollt, ist hier ein Foto, das hat eine Studentin namens Lena Takata aufgenommen. Und das war der Anblick ihrer Schulbücherei, als sie nach dem, im neuen Halbjahr praktisch reingekommen ist. Und da ist ihr aufgefallen, das fehlt eine ganze Menge. Und zwar gab es da praktisch eine Prüfung des Bestands. Und die Frau Takata sagt halt, es fehlen mehr als 50% des vorherigen Bestands, nachdem diese Prüfung stattgefunden hat. Genau. Und die Bücher werden vernichtet. die dort aus den Schulbüchereien genommen werden. Ja, also sie werden nicht vernichtet. Das gab einen Grund, nein, die Bücher werden nicht verbrannt. Sie werden fachgerecht recycelt. Mhm. Also keine Fake News. Also Toilettenpapier draus gemacht, ja. Also es gibt auf jeden Fall es gibt eine Elterninitiative, die nennt sich Libraries on Landfills, also Büchereien und nicht Müllhalden. Also, okay, dieser Prüfungsprozess hat mehrere Schritte. Und alle Bücher, die vor 2008 erschienen sind, mussten halt dieser Prüfung unterworfen werden. Zum Beispiel sind sie misleading, also enthalten sie falsche Informationen oder obsolete Informationen. Sind sie unpleasant, also in dem Fall die physische Kondition des Buches, also muss man das eventuell ersetzen. Sind sie superseded, also gibt es eine neue Edition, gibt es vielleicht einfach ein Buch, was das Thema halt mit dem Wissen, neuesten Wissen behandelt. Dann gibt es trivial, da kriege ich schon irgendwie das kalte Kotzen, ohne literarischen oder wissenschaftlichen Wert, schlecht geschrieben oder präsentiert, weil das ist einfach so subjektiv, das in so einem Test aufzuführen, finde ich schon ein bisschen traurig. Also ich kenne zum Beispiel Lehrer aus meiner Schulzeit, die gesagt hätten, all der ganze Science-Fiction-Kram ist trivial, kann weg, und hätten dann Asimov und Lem und was weiß ich wen rausgeworfen. Irrelevant. Auch ein schöner Gummiparagraf, trifft nicht die Bedürfnisse und Interessen der Community, der Bibliothek. Hm? Wenn du da so ein kleines, schönes Council hast, aus lauter Bunthaarigen, die sagen dann, nein, Mark Twain, nein, der hat das N-Wort gesagt, nein. Ja. Oder elsewhere, also das Buch oder das Material darin kann besser aus anderen Quellen zusammengesucht werden. Also alles, was im Internet ist, kannst du aus der Bibliothek schmeißen. Die haben dann auch eine Deadline irgendwann und dann kommt nämlich der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist, wo wir dann richtig das Kotzen kriegen werden, nämlich ein antirassistisches und inklusives Audit, wo praktisch halt dann irgendwelche, Emilia Röks und Laser Sushis und Tugendfurien dann da sitzen und drüber diskutieren und man den Kindern halt Mark Twain noch zumuten kann. Ja, und die Qualität wird, das Qualitätsmerkmal ist, dass du hier Material hast, das Antirassismus, kulturelle Verantwortung und Inklusivität fördert. Oh mein Gott. Und dann wird noch geguckt, wie reflektieren denn die Bücher in der Bibliothek die Diversität an der Schule. Bei den News haben sie sich zurückgehalten, in Europa jedenfalls, aber haben immerhin das Irreführend mit drin und ist das schlimm genug, du kannst es einfach nur anders interpretieren, als das, was da steht, irreführend und fertig. Ne? Und die Sachen, die dann aussortiert werden, da heißt es in dem Papier, die würden Schaden verursachen, also die seien schädlich, entweder halt gesundheitsschädlich, weil das Buch so kaputt und so dreckig ist, weil sie halt nicht inklusiv, kulturell verantwortlich, relevant oder akkurat sind. Aus diesen Gründen können die Bücher auch nicht gespendet werden, weil sie für niemanden, der was lernen will, sinnvoll sind. Ja, und the disposal of books in a responsible manner by following Peel's Regents Recycling Guidelines heißt wahrscheinlich einfach, die Bücher kommen ins Altpapier. Ja, dass das schädlich ist, das wissen die schon vorher. Beziehungsweise sieht man ja, wie böse die Welt ist. Jetzt muss ja durch. Und wenn du mal ganz runter scrollst, haben wir da noch ein Foto, wo eine Vertreterin von Libraries und Landfills zwei Bücher zeigt. Das ist eigentlich ganz lustig zu sehen, was die für Bücher zeigt. Das ist die Frau Takata, das ist ein Lehrer. Oder nee, das war auch einer von Libraries, Landfills, noch ein Stück, scheiße. Waren ein paar mehr Bilder, an die habe ich nicht gedacht. Da! Ja, hier haben wir zwei Bücher, die gehen mussten. Das Tagebuch der Anne Frank. Das fucking Tagebuch der und die kleine Raupe Nimmersatt. Ach so. Warum jetzt beides? keine Ahnung, trivial, inaccurate, unpleasant. Ich kann es dir nicht sagen, wenn man die Bücher sehen würde. Ja, unpleasant raus, natürlich. Müsste man, ja. Also das Anna-Frank-Buch scheint unten einen Knick im Cover zu haben. Weiß nicht, ob das schon unpleasant genug sein kann. Oder, keine Ahnung. Oder vielleicht passt es auch einfach nicht, dass da eine weiße, ein weißes Mädchen halt irgendwie von Unterdrückung schreibt. Vielleicht ist das einfach nicht gewünscht. Kann auch ja, sein. Ja, vielleicht dann nicht, dass ist die Diversität. Atomfurie gesagt, nee, die ist zu weiß. Und dann hat Laser Sushi genickt und Emilia hat das Buch dann in die Kiste getan. Ja. Für die Entsorgung, ne? Das Tagebuch der Anne Frank, ne? Ja. Großartig. Ja, und die Behörden leider sagen, ja, das ist irgendwie missverstanden worden und irgendwie ist das nicht richtig gelaufen und das wollten wir so gar nicht. Und Frau Takata sagt halt, ja, vielleicht hätte jemand mal die Schüler fragen sollen. Dann darfst du das nicht frei anlassen. Ja, das auch. Ich habe das Gefühl, unsere Bücher wegzunehmen, ohne jemanden zu fragen oder ohne, dass wir davon wissen, könnte man als Zensur bezeichnen. Ja, ja, vor allem, was kommt dann? Was kommt denn dann für literarische Machwerke, sag ich mal? Naja, untenrum frei von Margarety Stokowski oder vielleicht was von Caroline Anthony. Ja, es könnte noch schlimmer sein als das Aussortieren alleine, ne? Wenn man das aussortiert, dann bleibt man dumm sozusagen, wenn man nichts liest. Wenn man dann immer so ein Bullshit liest. Lissos Memoiren oder so. Ja. Story of Big Lead. Ja, Kanada, Vorreiter der Demokratie. Wir bleiben in Kanada, nämlich die katholischen Lehrer in Kanada, die äußern sich hier zu, also dem quasi Ministerpräsidenten von Ontario, dem Doug Ford. Und der hat wohl davon gesprochen, dass Lehrer Schüler indoktrinieren. Und es geht hier, wie wir an der Fahne, die wir hier sehen, geht es hier um LGBT-Geschichten, mit denen laut dem Ministerpräsidenten von Ontario die Schüler indoktriniert werden. Und die katholischen Lehrer finden das falsch und bestehen darauf, dass sie weiterhin Pronomen, die sich die Schüler ausgesucht haben, benutzen sollen. Und ja, der Doug Ford hätte keine Ahnung, dass das doch ganz wichtig ist, einen Safe Space für die Studenten, also für die Schüler zu schaffen. Und hier ist ihnen irgendwie noch ein S mit reingerutscht. Hier gibt es 2 LGBTQSIA+. Also das vielleicht ist das ein HTML-Tag, den sie nicht richtig formatiert haben. Aber hier fehlt es erst wieder. Also ich nehme an, da sind sie einfach mausgerutscht. Was ist denn 2S? Nochmal. Ja, Two Spirit. Ah, Two Spirit, ja, ja, okay, klar. Kanadisch. Genau. Ja. Haben wir eigentlich über die, habt ihr, als ich nicht da war, über dieses Grab in Kanada gesprochen? Ja, haben wir, ja. Ja, okay. Genau, also die katholischen Lehrer, also ja, die Herrschaften, die dem ganzen Genderkram schon ein paar Jahrhunderte voraus sind, was die Unschuld von Kindern betrifft, die beschweren sich hier. Und Leute haben sich darüber gewundert, dass die katholischen Lehrer damit ein Problem haben. Nein, doch. Ja, und in der Psychotherapie wird es jetzt endlich divers. Ist das nicht schön? Weil was wir auf jeden Fall brauchen, sind kritisch geschulte Leute, die den Leuten erzählen können, was mit ihrer Rübe nicht stimmt. Und dafür gibt es sie an der Sigmund Freud Privatuniversität Berlin. Eine diversitätssensitive Psychotherapie. Und das hat hier die Estrella gefunden. Das ist die Dame, die jetzt nächstes Jahr so ein Buch herausbringen wird, wo es um Wokeness und Psychologie geht. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, und hier gibt es dann so verschiedene Vorträge. Einmal psychotherapeutische Methoden bei intellektueller Beeinträchtigung. Dann Rassismus, rassistische Diskriminierung und psychische Gesundheit. Dann Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen, Praxis und Ethik. Klingt natürlich erstmal nach was dringend notwendig wäre, aber weiß man natürlich nicht, was dann da die Ethik ist. Wahrscheinlich ist die Ethik. Affirmieren, Ja, affirmieren, genau. affirmieren. Ja, ich nehme an, auch dass das Gegenteil nämlich stimmt, dass das nicht so richtig sensitiv ist, der Diversität entgegen, sondern dass sie eher versuchen, an anderer Stelle die Ursachen zu finden und nicht eben in der Diversitätsproblematik der Leute. Ne? Dass sie die davon unabhängig dann betrachten oder so, weiß ich nicht genau. Kann sein, dass ich mich irre, aber Ja. ja, wäre Ja, für das mich Letzte, was gehört. wir noch haben, ist gesellschaftliche Hierarchien und das Unbewusste. Psychoanalytisches Arbeiten mit Diversität, Intersektionalität und sozialer Ungleichheit. Ja, Leute, ihr wisst überhaupt gar nicht, wie unterdrückt ihr alle seid. Aber zum Glück gibt es ja die Sigmund Freud Privatuniversität Berlin. Da wird das von Doktor Sternchen in. Die erzählt euch das. Ja, die Kommen Gefahr, uns dass das verstärkt wird, rein. besteht natürlich auch, ne? Dass man das noch Kommen uns verstärkt rein wird. und nehmen sich so eine Linie von dem weißen Pulver und dann sprechen wir über ihre Mutter. Die Berliner Privatuniversität Sigmund Freud. Was lustig ist, dass das SFU halt auch Shut the fuck up So Science Fiction Unit oder so, hätte ich jetzt gedacht. Ja, SFU ist sowieso mal gut. Auch die Frauenunion, sogar mit Ausrufezeichen. FU. FU. Scheiß Frauenunion. Ja. Upsi. Diversität ist unsere Stärke. Regenbogen. Ja, genau. Aber Heterogenität nicht, ne? Das ist klar. Das ist an Schulen häufig das Problem. Ah, hier ging es gar nicht. Doch, Schule. Schulen in Brand. Oh mein Gott, wie konnte es dazu kommen? Weiß nicht, wer das mitgebracht hat. Habe ich das mitgebracht? Ich weiß auch nicht mehr, ich glaube schon, ja. Ach du meine Das war eins Güte, von den ach du meine. ersten Sachen. Nee. Ich habe das erst gelesen, als es schon angereicht hatte, glaube ich. Nee. Ja, whatever. In Wallonien ist bereits die sechste Schule in Brand gesteckt worden. Behörden vermuten, dass die Anschläge mit dem Protest gegen ein Sexualerziehungsprogramm für Kinder zusammenhängen. Das vom Preis. Der Preis hat's eingereicht. Der Preis hat's eingereicht. Ich habe es auch gelesen. Also das geht hier mal nicht um die bösen Rechten, sondern um die guten Rechten. Ja, die guten Rechten, die immer so spät kommen, sorry. Ja. Was ist hier mit den langen Bärten? Wenn Ach, der das sind ja Chris Winzige. runterscrollt, kann man sehen, welche Klientel sich dort beschwert hat. Ja, das ist, also es geht um mehrere Brandanschläge, die es da gegeben hat in der Region Wallonien. Und es wird halt von bestimmten Leuten im Zusammenhang gebracht mit Protesten, die da gemacht wurden. Es wird halt gesagt, nach Angaben der Behörden wurden in einigen der Schulen Protestschilder gegen das sogenannte EVRAS-Programm entdeckt. Das EVRAS-Programm ist halt ein Programm, um einen obligatorischen vierstündigen Unterricht für Schüler von 11 bis 16, der helfen soll, ihr Beziehungs- und Sexualleben zu entwickeln. Das ist ein Programm gewesen, was die Schüler vorher ab dem Alter 15 bis 16 freiwillig wählen konnten, beziehungsweise die Eltern konnten halt diese Fächer dann für die Schüler belegen. Und es wurde halt einerseits vorgezogen bis auf 11 und es wurde obligatorisch für alle Schüler gemacht. So, und ja, das hat zu einigen Protesten geführt. Und da werden die Brandanschläge vermutet, dass sie aus diesem Milieu kommen. Aber wie gesagt, in Flagranti wurde dann noch keiner erwischt. Ja, es wird der Staatsschutz ermittelt jetzt, würde man sagen, ne? Ja. Und ja, ich möchte alle dazu aufrufen, sich zu beruhigen und noch einmal zu versuchen, die Lügen über das EVRAS-System zu entkräften. Nein, es bereitet kein pädophiles System vor. Nein, es hat nicht vor, Kinder dazu zu bringen, das Geschlecht zu wechseln. Nein, es hat nicht vor, Kindern beizubringen, wie man sexuelle Handlungen vornimmt. Ja, was hat es denn nun vor? Also es geht einfach um Sexualkundeunterricht. Ja, das ist, braucht man doch nicht da. Wie viele Schulmaterialien in verschiedenen Ländern sind die Sitten ein bisschen verlottert, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, was solche Sachen angeht. Aber, und ja, das Thema halt Transsexualität für gewisse Altersgruppen kommt da halt vor. Inwieweit wird das von den Lehrkräften gepusht, ist eher die Frage, als wie das da in solchen Programm steht. Aber gut, ich meine, wenn das ein Sonderunterrichtskommando kommt. Sexualkundeunterricht. Und ist 11 zu früh, kann man ja darüber diskutieren. Allein aus der Perspektive sind die betroffenen Eltern ja gar nicht mal im Unrecht. Aber dann Brände zu legen an Schulen, also wir reden jetzt nicht von total bis auf die Grundmauer niedergebrannten Schulen. Das muss man dazu natürlich auch sagen. Das sind Brände von unterschiedlichem Ausmaß gewesen. Ich würde auch sagen, es ist ein etwas aufgehitztes Thema dort. Ja, es geht so ein bisschen um das Symbol, ne, das damit rüberkommt. Der Bürgerkrieg dort deswegen ausatmen. Nein, das nicht. Es wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass halt die Eltern die Kinder aus den Schulen rausnehmen und in Privatschulen stecken werden. Was ein sehr, sehr starker Trend ist. Nicht nur in Belgien. Aber da sieht man halt auch mal wieder, wie sich die Woken halt mit aller Gewalt ins Knie schießen müssen. Es war die ganze Zeit ein Wahlfach. Aber ich wette, irgendjemand hat gesagt, so geht das nicht weiter. Wir müssen irgendwie die Schüler nochmal abholen. Wir müssen denen nochmal erklären, wie das ist. Und deswegen muss das für alle verpflichtend sein. Dann haben alle geklatscht und die Regenbogenfahne gehisst. Ja. Und wie man sich bettet, so liegt man. Es gibt keine Cancel Culture. Diese Woche BBC. Ryzen Murphy. Ja. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ein großer Fan. Sie ist mir bekannt, aber ja, einfach nur mal wieder die typische Story. Irgendwas Falsches gesagt, direkt gecancelt worden. Aber Mars, du hattest es ja auch eingereicht. Du hast vielleicht ein bisschen noch mehr Kontext als ich. Nee. Aber nee, Chris hat es eingereicht gerade, ne? Ja. Ja, genau. Aber ja, im Endeffekt ist es ja so, dass sie sich zum Thema Pubertätsblocker geäußert hat. Ich weiß nicht, ob hier auch der Screenshot war, glaube ich, auch irgendwie drin, dass das halt keine gute Idee ist. Nein. Und dann, ja, ach nee, das ist ihre Entschuldigung dann hier nur dazu. Ja. Ach ja, ich glaube, sie hatte irgendwas von Pharmaindustrie auch geschrieben, dass das der Laughing all the way to the bank oder so bei ihrer Formulierung. Also, dass die quasi Geld dran verdienen an den Pubertätsblockern. Ja, was natürlich auch ein bisschen, weiß man halt nicht so genau, wie viele Leute das jetzt tatsächlich irgendwie nehmen, ob das ein Riesengeschäft tatsächlich ist, aber dass das halt keine gute Idee ist, ist ja eine Meinung, die man durchaus haben kann, die ziemlich, ja, offensichtlich eigentlich ist, aus meiner Sicht. Und ja, aber weil wir ja in der heutigen Zeit leben und natürlich jede andere Meinung zu diesem Thema, außer das ist alles super und toll und nur unglaubliche Rechte haben irgendwas dagegen, ist halt eine falsche Meinung. Und als Künstler darfst du halt sowieso keine Meinung haben, außer es ist natürlich die Meinung, die alle anderen Leute auch haben, wo das ja eigentlich erst recht egal sein könnte. Na, was für schlechte Takes irgendwelche Künstler haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass es in diesem Fall jetzt wirklich ein schlechter Take war, aber selbst wenn es jetzt schlechte Takes wären, na, also es wird ja dann immer so getan, als ob da jetzt irgendwas drunter leiden würde oder als ob alle Leute irgendwie drauf gucken würden die ganze Zeit, was irgendwelche Künstler für Meinungen zu irgendwelchen Themen haben, von denen jeder weiß, dass es ja nicht, dass sie ja keine Experten in diesen Themen sind oder so. Ne? Also selbst wenn das jetzt irgendwas Schlimmes irgendwie gewesen wäre oder so, warum muss man jetzt darauf verzichten, die Musik von dir abzuspielen, die ja damit überhaupt nichts zu tun hat? Aber das, ja, das verstehe ich auch nicht, dass die BBC da so Gewehr bei Fuß sofort steht. Also da müssen auch inzwischen halt Seilschaften drin sein, die sowas halt tagesaktuell durchdrücken können, weil es ist ja auch sogar eine Veranstaltung irgendwie mit ihr gecancelt worden, die jetzt mit einer jungen Diversen irgendwas besetzt worden ist, um Abbitte zu leisten. Ich verstehe das nicht. Warum darf nicht jeder seine Meinung haben? Warum muss man Leute durch die Gegend zerren? Ja, so die wäre doch besser, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, immerhin leiden Leute. Und mit jedem bösen Menschen wie Rosa Murphy, der vorgeführt wird, wird es für die Menschen einfacher, die leiden, oder? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall müssen wir denen Macht geben. Dann wird das schon gut. Oder Geld. Geld und Macht am besten. Richard Malka, Anwalt von Charlie Hebdo. Es gibt eine Linke, die sich leider immer irrt. Sie hat sich bei Stalin geirrt, bei Pol Pot, und sie irrt sich auch jetzt. Ja, cool Zitat. Das ist allein schon mal ein Einstieg, wo ich gleich gesagt habe, der Mann scheint zu wissen, wo es lang geht. Und das ist ein relativ langes Interview, das diese Einschätzung komplett und von vorne bis hinten bestätigt. Kannst du vielleicht mal das Bild anscrollen, damit die Leute wissen, wie der Mann aussieht. Das war einer von den wenigen Leuten, die nicht im Büro waren oder die halt nicht in der Redaktion von Charlie Hebdo gearbeitet haben. Der ist Anwalt, also der hat die Interessen von Charlie Hebdo vertreten, ist dann da hingefahren und ja, hat das gesehen, was da passiert ist. Einen der Wächter haben sie erschossen, den Chefredakteur, mehrere Mitarbeiter und auf der Flucht noch Polizisten. Das haben viele Leute vielleicht auch schon vergessen, genau wie das, was im Bataclan passiert ist. Ich habe immer das Gefühl, wir hören ständig von Hanau und wir hören ständig von Halle und von allen möglichen, aber wir hören so selten von Nizza, von Brüssel, vom Bataclan, von Charlie Hebdo, von den Anschlägen in Madrid oder London. Von denen hören wir eigentlich fast nie was. Ja, Herr Malka, Ihre Eltern sind als marokkanische Juden nach Frankreich gekommen. Hat es eine Rolle gespielt, dass Ihre Familie jüdisch war? Sicher, das ist ein Teil von mir, aber ich habe nie darunter gelitten. Man hat mich nie auf eine Kultur oder Religion reduziert. Im Gegenteil, ich komme aus sehr bescheidenen Verhältnissen heraus, konnte ich mich entfalten. Alle Türen waren offen, nichts war mir verboten. Es gibt nicht viele Länder, die solche Möglichkeiten bieten, diesen republikanischen Werten der Laizität, der Gleichheit und der Freiheit verdanke ich viel. Wann haben Sie zum ersten Mal bemerkt, dass diese Werte in Frankreich auch abgelehnt werden? Während meiner Kindheit und meiner Jugend war das überhaupt kein Thema. Der erste Fall, der uns bewegt hat, war die Kopftuchaffäre 1989 in Crée, als drei muslimische Mädchen sich weigerten, in der Schule den Schleier abzulegen. Das war eine erste Warnung. Anfang der 2000er Jahre hat sich der religiöse Druck von islamischer Seite verstärkt. Man hat gespürt, dass es etwas anderes ist, den Papst zu karikieren, als sich über islamische Glaubenssätze lustig zu machen. Und man hat gespürt, dass sich ein Teil der Linken verabschiedet von den Prinzipien wie Laizität und Meinungsfreiheit. Wie hat sich dieser Wandel bemerkbar gemacht? Wenn ich gegen katholische Fundamentalisten plädiert habe, gab es überhaupt keine Probleme. Alle fanden das gut. Aber wenn ich gegen muslimische Fundamentalisten angetreten bin, war das anders. Das hat sich schon vor den Karikaturen verschärft. Anfangs haben wir noch gelacht, aber nach jeder Polemik gab es weniger Unterstützung, dafür umso mehr Beschimpfung, Attacken und Drohungen. Rapper haben uns als Hunde beschimpft. Im Jahr 2011 zündete jemand die Redaktion an. Im Rahmen all dieser Kämpfe wurde mir bewusst, dass es immer schwieriger wird, dass die Linke nicht mehr da ist und dass wir zunehmend allein sind. Ja, und dann geht es weiterhin auch um Charlie Hebdo, um den Islam. Die Verfechter eines politischen Islam haben es geschafft, den Begriff der Freiheit zu ihren Gunsten umzuwerten. Sie beanspruchen Freiheit, welche die Freiheiten aller anderen beschneiden. Sie wollen, dass alle Muslime ein Kopftuch tragen und dass das niemand kritisieren darf. Sie wollen, dass Blasphemie verboten ist, wenn es um den Islam geht. Tut man es doch, reagieren sie mit Schuldzuweisungen und stellen sich als Opfer dar. Gott, das ist wie eine angenehme, genau richtig temperierte Dusche, dieses Interview zu lesen, ganz ehrlich. Seit dem Fall der Mauer und dem Ende des Klassenkampfs brauchen sie neue Opfer, die sie befreien können, die Linken. Also haben sie religiöse und ethnische Identitäten entdeckt, die angeblich unterdrückt werden. Es gibt eine Linke, die sich leider immer irrt. Sie hat sich bei Stalin geirrt, bei Pol Pot, und sie irrt sich auch jetzt. Der Täter hat auf Van Goghs Leiche Warnungen hinterlassen. Die eine richtete sich gegen Van Goghs Mitautorin Ayaan Hirsi Ali, die andere gegen die Juden. Was hatten die Juden mit dieser Geschichte zu tun? Nichts. Aber das ist die Matrix, in der die Islamisten agieren. Sie assoziieren die Redefreiheit mit den Juden und die Juden gelten als Feinde des Islam. So ist es immer weitergegangen mit Mohammed Merah, der 2012 in Toulouse einen Rabbiner und 3 jüdische Kinder ermordet hat, unter ihnen ein 3-jähriger, Amedi Koulibaly, der 2 Tage nach dem Attentat auf Charlie Hebdo 4 Menschen in einem koscheren Supermarkt tötete, hat ausgerufen, ich werde diesen jüdischen Hurensohn töten, als er sich umgebracht hat. So etwas sagt man nur, wenn man es verinnerlicht hat. Man muss es klar sehen, es gibt eine sehr antisemitische Komponente in Teilen des Islam, besonders im politischen Islam. Natürlich gibt es überall Antisemitismus unter Linken, Rechten, bei Katholiken, aber es ist der islamische Antisemitismus, der heute tötet. Ja, ist ein wichtiges Thema, das müssen die unbedingt mal irgendwann hinter sich lassen, dass man ihre religiösen Führer nicht angreifen darf oder so. Wir haben ja in Deutschland sogar die Gesetze, dass man auch religiöse Gefühle nicht verletzen darf, so etwas oder so. Also man darf halt nicht den öffentlichen Frieden stören. Ja, ja. Ja, aber das ist halt eine, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass das im Endeffekt eine Konstruktion ist, die den Aggressoren alle Macht gibt. Die sagen dann, okay, wenn du dich lustig machst, dann zünden wir halt den Stadtteil an. Und dann störst du mit deinem Lustigmachen auch immer die öffentliche Ordnung, obwohl es ja eigentlich nicht du bist, der die. Ja, wenn wir neuerdings auch verboten, den Staat zu kritisieren, so ungefähr, wenn wir das mit dem Drecksstaat oder das Problem nicht 1500 Strafe. So, und da hat natürlich derjenige alle Macht. Ja, und genau. In der gleichen Woche wird das Verfahren gegen eine Frau eingestellt, die alle AfD-Mitglieder in eine Gaskammer schicken wollte, ohne dass es zur Anklageerhebung kommt. Ist schon interessant, wo wir leben. Wir haben in Frankreich den Islamismus, der von radikalen Linken, neuerdings auch von Grünen zunehmend unterstützt wird. Hinzu kommt die angelsächsische Ideologie des Wokismus, die Identitäten über alles stellt und die Laizität für reaktionär hält. Diese Leute glauben, man dürfe niemanden verletzen. Sie sehen überall Diskriminierung und verstehen nicht mehr, wie man über Gott lachen kann, über Religionen. Das sieht man auch in den Medien. Irgendwann muss man handeln, die Werte der Republik verteidigen. Aber ehrlich gesagt, indem man Organisationen verbietet, klärt man das Problem nicht. Ich bin kein Verbotsfanatiker, das ist nie eine gute Lösung. Verbote sind das Eingeständnis eines Misserfolgs. Das heißt, dass man die Arbeit nicht gemacht hat und bereits ein wenig verloren hat. Die Pädagogik, die Wertevermittlung, die Wissensvermittlung, all das hat nicht funktioniert. Es ist schlimm, an diesen Punkt zu kommen. Die Lehrer haben Angst. Ich denke, es gibt nicht mehr viele, die ihren Schülern Karikaturen zeigen. Ich bin nicht sehr optimistisch für die kurzfristige Entwicklung, aber ich versuche, den Boden zu bereiten für das, was folgt. Denn langfristig glaube ich, dass die Freiheit immer gewinnt. In der islamischen Welt gibt es Anzeichen des Umdenkens. Der Koran ist ja keineswegs so eindeutig, wie das die Terroristen behaupten. Ich habe den Koran nach den Attentaten gelesen. Es gibt einen kriegerischen Koran, aber auch einen pazifistischen, der zu seiner Zeit sehr fortschrittlich war. Und vielleicht wird man den illiberalen Geist von Ideologien wie dem Wokismus irgendwann erkennen. Ja, nur was ist dann noch von unserer Zivilisation übrig? Deine Hoffnung in allen Ehren. Ja. Der muss mit Polizeischutz leben an der geheimen Adresse. Der Mann. War aus der NZZ übrigens. Wo sonst her? Ne? NZZ. Ich habe noch mal einen kleinen Einschub zum Thema Trans, wo wir ja gerade schon drüber waren. Wie geht das mit dem Archive nicht mehr bei News? Keine Ahnung. Aber die berichten hier davon, also die Judith Bassert, und nie gehört den Namen, aber berichten hier darüber, über diesen Wegweiser aus dem Transgender-Kult-Elternratgeber-Broschüre, die hier irgendjemand herausgegeben hat. Und die haben die Leute um Lehmann und irgendwelche Aktivisten-Heinis jetzt gemeldet bei irgendwelchen Landes- oder Bundesbehörden, wo man halt die dafür verantwortlich sind, irgendwelche Sachen auf den Index für jugendgefährdende Medien zu setzen. Und das ist denen jetzt scheinbar hierbei geglückt. Und das heißt dann halt konkret, dass du, wenn du jetzt in irgendeiner Art und Weise diese Schrift irgendwo Kindern zugänglich machst, dann machst du dich halt strafbar nach Jugendschutzgesetz. Weil das ist, als würdest du denen Porno in die Hand drücken. Genau, so ist es im Endeffekt. Und das bedeutet also, dass du es halt quasi nicht mehr im Internet einfach so zum Runterladen halt geben kannst, weil... Na, sonst könnte man halt sagen, die Kinder können das ja dann ergoogeln und können das ja dann irgendwie runterladen. Und theoretisch müssen halt auch die Eltern, die das jetzt irgendwo ausgehändigt bekommen, weil du musst es denen im Endeffekt jetzt halt extra geben. Du kannst es eigentlich nur nicht mal irgendwo auslegen oder In der so. braunen Papiertüte. Ja, wahrscheinlich. Und die müssen das dann halt auch bei sich zu Hause halt ja quasi wegtun, dass die Kinder da nicht einfach dran kommen. Weil, wie gesagt, ne, also das ist nicht nur für Fremde oder so. Du darfst es halt so wie ein FSK ab 18 Film oder so, darfst du halt den Kindern nicht zeigen. Ja, sonst Kann heißt ich es wieder, nicht. es wurde böses, böses Propagandamaterial bei der Hausdurchsuchung gefunden und jugendgefährdende Schriften. Ja, könnte in diesem Fall halt auch so sein, ja. Und das wird natürlich dafür sorgen, dass du es halt wesentlich schlechter halt an die Personen bekommst, die das eventuell interessieren würde. Ne? Wobei ich den Inhalt jetzt nicht kenne. Transgender-Kult ist natürlich ein bisschen wertend, sage ich jetzt mal, ne? Ohne jetzt zu sagen, dass das richtig oder falsch ist. Aber ja, also. Ja, und aber der Phil van Doe sagt es im Chat auch, worüber ich nachgedacht habe eben, was ist denn mit den ganzen Formaten in Funk zum Beispiel, wo es nur um Sexualität geht und Ja, die Glanz und aus unserer Natur, ne? Sicht Ja. merkwürdigsten Dinge thematisiert Ja, werden und dieses das alles Hashtag ist. Ja, Bildungsauftrag, aber ich meine, Bildungsmaterialien, wie bereite ich mich Schulbücher. ordentlich auf den Analsex vor? Ich weiß nicht, muss das für 10-Jährige zugänglich irgendwo im Netz rumgeistern? Ich finde nicht. Ja, nicht für 10-Jährige, aber der 12-Jährige, der es händeringend YouTube sucht, hat der darf ja doch so nicht eine davon gute ausgeschlossen werden. Altersbegrenzung. Ne? YouTube weiß ja, wie alt das Kind ist, das davor sitzt. Ne? Aber ich meine, vielleicht geht der Schuss ja nach hinten los, weil jetzt ist das verboten, jetzt ist es illegal, jetzt ist es cool bei den Kids, jetzt wird das unter der Hand weitergegeben. Verboten. Ja, fuck the system und so, ne? Jetzt weiß ich, wo du wohnst. Ja, Konstantin Schreiber, der Tagesschau-Sprecher, islamkritisch teilweise, hat ja ein Buch geschrieben, ähnlich wie Houellebecq. Ne? Houellebecq, der hat ja in Frankreich ein Buch geschrieben, wo ein islamischer Politiker gewählt wird, um quasi Le Pen und Front National zu verhindern. Und er hat das ähnlich gemacht, nur mit einer weiblichen Kandidatin für Deutschland. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen. Der Interviewende auch nicht. Ich habe Ne? den, ich habe so, ja, ich weiß gar nicht, so das erste Drittel oder so. Ich habe irgendwie abgebrochen dann, weil es für mich viele Sachen halt keinen Sinn so richtig ergeben haben. Also die Welt, die er da zeichnet, ja, ist nicht so richtig schlüssig. Hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr dran arbeiten müssen. Ja, also ich sehe den Herrn sowieso ein bisschen kritisch, aber es geht ja jetzt um den konkreten Fall. Beim konkreten Fall war er bei einer Veranstaltung. Literatur verbindet hieß die Veranstaltung. Und da ist ein Herr auf die Bühne gekommen und hat ihm eine Torte ins Gesicht geschmissen. Also da ist auch ein Bild von, wenn du ein bisschen runterscrollst. Ja, Und ist, glaube ich, nicht so er hat sich relevant, die das Bild zu sehen, aber ist nicht relevant, nee. was man halt noch sagen muss, ist, dass er ja auch schon Bücher darüber geschrieben hat, wie halt eben, was so in deutschen Moscheen erzählt wird, weil der gute Mann spricht ja Arabisch. Und er ist halt in deutsche Moscheen gegangen und die Leute wussten halt nicht, dass er das da verstehen kann und die haben ihm halt irgendwelchen hübschen Kram erzählt, ne? Und er hat aber halt gehört, was die da halt wirklich reden. Und das hat er ja dann auch ja, öffentlich bekannt gemacht und eigentlich nicht gesugarcoated. Und er ist ja eigentlich so ein Tagesshow-Moderator, also jetzt ja nicht irgendjemand, der jetzt irgendwo am Rande irgendwo steht oder so. Zumal, na gut, irgendwie Hamid Abdessamad hat ja auch schon mal irgendwie eine Sendung mit Bruder irgendwie gehabt beim ARD oder so. Also, die sind jetzt. Der hat auch mit dem Abdelsamad und mit dem Mansur mal zusammengearbeitet an ein paar Projekten in der Vergangenheit, hier der Schreiber. Schreiber jetzt, ja. Ja. Okay. Also die sind auch im gleichen Dunstkreis unterwegs gewesen, intellektuell, sage ich jetzt mal. Ja, also der hat auf jeden Fall Ahnung davon, wovon er redet. Und das ist natürlich extra gefährlich, ne? Ja, und zu der Sache hier, er beschreibt erstmal, dass er wollte dem Tortenangreifer erstmal nicht validieren, indem er direkt drüber spricht, aber Ihm hat das halt doch schon ein bisschen nachdenklich gemacht und jetzt wollte er erstmal die Situation beschreiben. Ich fasse das einfach mal ein bisschen zusammen. Er hat halt gesagt, er war auf der Bühne und er hat die Torte ins Gesicht bekommen und alle Beteiligten waren, alle anderen waren so total, haben total unbeteiligt getan. Der Interviewpartner ist einfach sitzen geblieben, hat gar nichts gemacht. Jemand aus dem Publikum ist hochgekommen und hat ihm geholfen, das Gesicht abzuwischen. Der Moderator, der hat einfach nur ein bisschen abgewiegelt und hat halt versucht, die Situation nicht eskalieren zu lassen. So hat er das verstanden, dass die Leute irgendwie Angst hatten vor der ganzen Situation. Ich war eben doch nachhaltig empört, als mir die Uni-Vertreterin, die anwesend war, nach der Veranstaltung sagte, dass die Aktivisten schon zu Beginn vor der Tür gestanden hätten, offenbar schon mit der Torte in der Tasche. Und es gab schon Tage vorher angeblich studentische Proteste gegen diesen Abend. Darüber war ich sehr baff und habe gesagt, und dann setzen Sie mich dahin? Das müssen Sie mir doch sagen oder Sie müssen die Tür bewachen. Die hatten schon Flugblätter draußen verteilt, wo irgendwas mit Jud Süß drauf stand. Sie meinte, das sind Philosophiestudenten und ein paar Personen von außerhalb. Die machen das häufiger. Die hatten auch den Hörsaal schon mal 3 Wochen besetzt. Ich habe gefragt, ob sie das normal finde, dass diese Form von Übergriffigkeit offenbar als eine Art studentische Exzentrität angesehen werde. Ja, das zur Uni-Verwaltung, zu den Journalistinnenkollegen. Was ich spüre in meiner Zunft, ist eine Vorsicht, wenn es um polarisierende Debatten geht. Da ist natürlich die Islam-Diskussion, dazu die Themen Klima oder Migration. Da ist diese Vorsicht sehr deutlich zu spüren, aus der Sorge heraus in etwas reingezogen zu werden, was sehr unangenehm werden kann. Gut, das ist eine Erfahrung, die viele Journalisten machen, aber durch seine herausgehobene Position als Tagesschau-Nachrichtensprecher findet das natürlich ein bisschen mehr Resonanz, ja. Dann sagt er halt verschiedene Sachen, unter anderem, dass ein Taxifahrer ihn nach Hause gefahren hätte und zum Abschluss hat er gesagt, ach, jetzt weiß ich, wo sie wohnen. Das hatte ihn beunruhigt und Veranstaltungen, die abgesagt wurden, das hat ihn beunruhigt und jetzt sagt er, ich werde mich zu allem, was mit dem Islam auch nur im Entferntesten zu tun hat, nicht mehr äußern. Ich werde keine Bücher dazu schreiben, ich lehne Talkshow-Anfragen ab, ich mache das nicht mehr. Da mögen jetzt manche feiern und vielleicht die Shampoosflasche aufmachen. Ob das ein Gewinn ist für die Meinungsfreiheit und für den Journalismus, ist eine andere Frage. Ja, also. Ja, da haben auch viele gefeiert. Klar, ne, er sagt, er wird sich jetzt halt auf andere Sachen konzentrieren. Er ist zwar bereit, intellektuelle Debatten zu führen, aber sobald das Ganze ins Privatleben abgeleitet und halt nicht mehr halt zu irgendwelchen physischen Sachen und sei es auch nur ein Tortenwurf ist, eskaliert, ist halt für ihn die Grenze überschritten. Ja, stellt euch mal vor, irgendwelche dauerbetroffenen Feministen oder so hätten eine Torte ins Gesicht gekriegt wegen irgendwas mit Corona oder irgendwas. Ja, das ist ein interessanter Teil des Interviews, den lese ich einfach mal vor, da könnt ihr ja selber eure Gedanken machen. Glauben Sie, dass die Reaktion solidarischer gewesen wäre, wenn es keine radikale Linke, sondern eine rechtsextreme Studentengruppe gewesen wäre mit der Torte? Schreiber, schweigt lange. Weniger wäre es, glaube ich, nicht gewesen. Sie merken, ich überlege lange und möchte mich mit Bedacht ausdrücken. Und dann lenkt er ab. Was man aber wirklich thematisieren muss, ist das, was Sie gerade gesagt haben, was er zu ihm gesagt hat, der ist islamfeindlich oder islamkritisch. Ich weiß, das ist etwas, das irgendwie wabert. Ich habe das immer unkommentiert stehen lassen, weil ich dachte, meine Arbeit spricht für sich. Und dann redet er darüber, dass ihm halt dieses islamfeindliche Klischee angehaftet wird. Aber da rudert er halt um die Frage rum, wie du merkst. Aber ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wahrscheinlich wäre die Aufregung höher gewabert. Aber das ist einfach nur eine Spekulation. Ja, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen wurde da ja nicht drüber berichtet, über diese Sache. Ja, ne, es geht ja nur um einen aus dem eigenen Haus. Da gibt es ja keine Solidarität. Aber das ist ja das, was er ja auch regionale sagt. Bedeutung. Er hat keinerlei Solidarität erfahren, nicht von der Universität, nicht von den Veranstaltern, von niemandem außer von dem Publikum, was halt Sympathiebeurkundung gemacht hat. Und von wie du es auch gesagt hast, von seinen Journalistenkollegen nichts. Hat er gar nichts zugehört. Und da hat er einfach gesagt, so, okay, dann, wenn ich ja überhaupt gar kein Netz mehr habe, bevor ich mir mein Privatleben komplett kaputt mache, ziehe ich mich da jetzt zurück und schreibe jetzt nur noch irgendwelche Fantasieromane, die nicht mehr so einen politischen Kontext haben. Sehen Sie Ihre eigene Geschichte als Metapher dafür, was der Journalismus im Moment nicht darf? Antwort, nicht dafür, was er nicht darf, sondern dafür, was er nicht schafft. Auch richtig, es gibt zu wenig Journalisten, die halt auch sich durchsetzen können. Das liegt natürlich darin, dass sie in einem Spannungsfeld sind, was gegen sie arbeitet, und das ist halt für viele Leute nicht aushaltbar. Hier ist eine weitere kritische Stimme, auch wenn ich die selber auch mit Bedacht immer... Und diese Sache von wegen... weiter versiegt. Jetzt weiß ich, wo du wohnst, ne? Du bist gedoxt oder so. Die ist ja schon auch ein bisschen gefährlich. Ich kann schon verstehen, dass man das gefährlich ist. Er hat halt gesagt, er ist im Taxi nach Hause gefahren nach einer Veranstaltung, ja, und der Taxifahrer war irgendwie seltsam zu ihm. Oder soll nur rumerzählen, weil das ein Promi ist oder so. Und schon das Einzige, rum, was er gesagt hat, war halt, wo er ausgestiegen hat in einem bösen Tonfall. Hm. Jetzt weiß ich, wo so. Ja. Ja. Würde ich nicht unterschätzen, so eine Aussage. Also, wenn ich ja, hast oder aber so, würde ich keinen Ärger haben. Würde ich jetzt auch nicht so sehr gewichten. Aber ich meine, es ist ja ganz klar, er hat halt die Begründung gegeben, diese Sache, die Torte und dass halt Veranstaltungen, wo er geplant war, abgesagt wurden, dann, das zeigt ihm, dass ja, das Thema für ihn erledigt ist. Also auf der anderen Seite wäre so eine Aussage, wie ich weiß jetzt, wo sie wohne, direkt ein Fall für den Shiros fand und einen Umzug. Also. Ja, ja. Ja, ja, da würden wir schon ein bisschen Geld sammeln wieder für die, Rechtsstreit oder so. Tja, ja. Juhu. Volksmujahidin. Immer ein lustiges Thema. Ja, hier hat ein Redakteur der Berliner Zeitung einen Brief erhalten. Ein internes Schreiben aus der CDU in Berlin. Und da wundert man sich nämlich über eine Stefanie Bung und einen Detlef Wagner, denn die sollen angeblich mit den Volksmujahidin irgendwie verwandelt sein. Und ja, leider kann ich hier das nicht durchscrollen, muss ich nochmal, habe ich auf dem anderen Tab, weil das mit dieser Archivierung von den Threads immer noch nicht funktioniert bei X aktuell. Aber jedenfalls, Berliner CDU-Mitglieder werfen darin Wagner vor, er sichere sich mit Hilfe von Volksmujahidin-Aktivisten Mehrheiten bei Wahlversammlungen. Wagner dementiert, gibt aber zu. Doppelpunkt, er ist im erweiterten Vorstand der Volksmujahidin-Gruppe Nationaler Widerstandsrat des Iran. Und das ist irgendwie so ein Ding, wo sich jetzt halt Leute mit sympathisieren, weil, ja, Iran ist ja schlecht, ne, mit hier Frauen leben Freiheit und so. Und das stört dann auch nicht, dass, wie der Herr von der Berliner Zeitung hier weiterschreibt, die Volksmujahidin, in Klammern MEK, sind eine schiitisch-marxistische Politgruppe, die 1979 gemeinsam mit den Mullahs den Schah stürzte. Dann kam es zum Bruch. Sie flohen in den Irak, kämpften an der Seite Saddam Husseins. Ja, super Sozialisten sind das. Seit dem Irakkrieg 2003 setzen sie vor allem auf Lobbyarbeit. So, und der sogenannte Widerstandsrat gilt als politischer Arm von dieser Gruppe. Stefanie Bung traf sich mit dessen Präsidentin Mariam Rajavi in Albanien. Für den Personenkult um diese Raviani hat sie wenig Verständnis, von Indoktrinierung will sie aber nichts mitbekommen haben. Ja, und dann gibt es ja irgendwelche Bilder von der CDU, wo sie ja bei Social Media irgendwie verteilen, Free Iran World Summit. Na, also das, die gelten jetzt halt irgendwie als super Widerstandsgruppe, weil heißen ja Widerstand und so, und dass dann irgendwie Annegret Kramp-Karrenbauer damit auf dem Bild, und dann sollen die sich auch getroffen haben mit Peter Altmaier, Rita Süssmuth, Martin Petzelt und auch Christoph de Vries, der aktuell noch im Bundestag ist, in der Videokonferenz. Und andere MdBs beschweren sich darüber, auch irgendwie einer von der FDP. Also ein längerer Thread. Mhm. Ja, weil nur da deswegen, weil die halt gegen das Regime da sind. Auch welche von den Grünen haben sich darüber beschwert, dass sie da irgendwie mit denen sich treffen, weil die in eine bedenkliche Richtung gehen und irgendwelche Terroranschläge wohl auch machen. Ja. Und vom Verfassungsschutz wurden die beobachtet, werden sie augenscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil sie so eine wunderbare Widerstandsgruppe sind. Und Marxisten, ja. Ich meine, was kann da schon falsch sein, ne? Das ist der Ego. Und das mit dem Deckmantel der CDU, oder wie? Das ist ja irgendwie ganz komisch. Ja, direkt da drin sind die ja nicht, ne? Ist ja nur so, dass sie da irgendwelche Verbindungen hin haben. Und das ist halt so mit dem üblichen Ding, ne? Wie das mit den Marxisten ja gerne so funktioniert. Ach, ihr seid ja gegen irgendwelche Bösen. Ja, da müsst ihr ja wohl gut sein. Ja, und hier hat sich die Johanna Kotar bei Twitter das erste Mal irgendwie geäußert zu ihrem Ausscheiden aus der AfD und hat hier geschrieben, eine kleine Auswahl der Gründe. Ich wurde von Kollegen unter anderem als rumänische Wanderhexe bezeichnet, meine Familie mit Zigeunern gleichgesetzt und die Presse mit derartigen Fake News über mich versorgt, dass ich einen Anwalt einschalten und der entsprechende Kollege, also ein anderer von der AfD, dann eine Unterlassungserklärung unterschreiben musste. Der Parteivorsitzende persönlich hat mir erklärt, dass er die Liberalen satt hat. Die Kampagne gegen die Freiheitlichen war gründlich. Statt an der Seite der Freiheit zu stehen, biedert man sich China, Russland und mittlerweile sogar dem Iran an, weil vielleicht ist der Islam doch nicht so schlimm. Die entsprechenden Länder sind wenigstens konservativ. Statt einem Staat, der sich aus dem Leben der Bürger raushält, fordert man jetzt mehr Mindestlohn und schlägt einen sozialpatriotischen Kurs ein. Korrupte Netzwerke haben sich breit gemacht. Kollegen fahren regelmäßig nach Salzburg, in Klammern googeln sie mal Wörböck-Netzwerk. Und es zählt das Mandat und die Kohle. Sorry, das ist nicht mehr meins. Wir wollten anders sein und sind es nicht mehr. Normalerweise rede ich darüber nicht und lehne Interviews über die AfD mittlerweile konsequent ab. Aber hier immer mal wieder Nachfragen kamen. Jetzt war das jetzt mal ein kleiner Ausrufezeichen in Klammern. Einblick. Ja. Ja, da hat der eine oder andere gedacht, der könnte witzig sein oder so. Da war es nicht so witzig, ne? Der Eindruck, den man hat. Jetzt die Goldenen oder so. Das kann da schon mal so scheiße an unter Umständen. Ja, kommen wir jetzt zu einer Kleinstpartei, die auch immer eine Kleinstpartei bleiben wird. Nämlich die wunderbar Progressiven von Volt. Die hatten ja eine Versammlung zur Europawahl und das ist ja ganz wichtig bei denen, weil. Ist ja die Europapartei, ne? Immer mehr Europa mit Volt. Dann hören wir mal, was die stylische junge Dame hier uns zu sagen hat. Hat uns gezeigt, dass es der Presse furzegal ist, wo ihr herkommt. Wir sind eine Europapartei. Ich habe nur 2 Minuten, Leute. Die Presse wird die Partei Volt anfragen und die Partei wird die richtigen Kandidierenden für dieses Thema hinschicken, egal wo es hingeht. Punkt 2 wurde eigentlich schon eingangs gesagt. Wir haben nicht die Kapazität, um alle über 70 Kandidierenden gleichermaßen zu unterstützen. Und so sehr ich wirklich jeder Person, die hier heute stand und sich vorgestellt hat, dankbar bin, dass sie den Mut dafür aufgebracht hat. Es tut mir leid, das so klar sagen zu müssen, aber nicht alle dieser Personen sind geeignet, uns ohne Unterstützung vernünftig zu repräsentieren. Ich habe immer noch nur 2 Minuten. Punkt 3, und der ist mir wirklich wichtig. Wir reden so oft über Pragmatismus in dieser Partei. Aber Leute, Pragmatismus funktioniert nur, wenn ihr das richtige Ziel habt. Ich sage das mal ganz krude, ja? Wenn ihr alle Juden umbringen wollt, ist ein KZ zu bauen echt eine gute Idee. Und wir wollen, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber wir wollen eine gleichberechtigte Partei. Kannst du auch nur sagen. Wir wollen Frauenrechte gleichstellen. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir jetzt, heute und hier damit anfangen. Wenn wir das jetzt und hier nicht schaffen, dann schaffen wir das später erst recht nicht. Wenn wir jetzt schon anfangen, unsere eigenen Werte zu verraten, was machen wir dann, wenn es wirklich um Geld geht, wenn es wirklich, es tut mir wirklich leid, dass ich diesen Vergleich gezogen habe, ich möchte mich wirklich dafür entschuldigen, aber es regt mich wahnsinnig auf, dass wir immer wieder darüber diskutieren. Du hast den vor 15 Sekunden, Zeit ist leider vorbei. Danke. Du hast den vor 15 Sekunden gezogen, den Vergleich. Diskutieren. Und dann möchtest du dich entschuldigen, oder was? Ja, das geht ja mittlerweile schnell. Aber ja, interessant. Also, um die Gleichstellung zu fördern innerhalb der Partei, müssen die jetzt Lager bauen? Oder worum geht es hier? Habt ihr gar nicht gehört, was sie jetzt am Ende meinte? Ja, muss ich mal abspielen. Dass wir immer wieder darüber diskutieren, ob wir die Parität brauchen. Deine Redezeit ist leider vorbei. Danke. Die Parität. Ja, genau. Parität brauchen ist so wie Lager bauen im Nationalsozialismus. Das ist nicht schön. Ja, das ist aber kein Kompromiss oder so. Das ist kein Ergebnis von Diskussionen von politischer oder sowas. Ich meine, wenn man deine Partei ist, dann muss man schon mit erleben, dass man irgendwie auch Sachen aushandeln muss. Und nicht sagen, ich möchte mich gerne bitte hier 100% durchsetzen. Aber muss man echt mal fragen, was geht bei einer Person im Kopf herum, wenn so ein Vergleich auf einmal aus einem heraussprudelt? Wow. Ist mir jetzt Pragmatisch völlig sein. unklar. Oh Mann. Ja, der Glauben ist sehr tief verankert, ne? Also, das merkt man immer Ja, wieder. das ist halt so. Sie hat sich gedacht, ja, wie bringe ich das jetzt am besten rüber, dass ich hier den totalen Feminismus brauche? Ja, Ja, genau. schönes Beispiel. Müssen pragmatisch sein. So wie die anderen Verblendeten, die dann extra Lager gebaut haben für ihre Verblendung, müssen wir jetzt Parität unsere Verblendung hier bringen. Ja, ohne Rücksicht auf Kosten oder Verluste auch oder sowas, ne? Das ist ja wohl das, was das auch bedeutet. Ja. Und Grundlage der ganzen, ich interpretiere da jetzt rein, zu viele Männer kandidieren und zu wenig Frauen, oder was ist das Problem? Ja, das wahrscheinlich auch, ne? Ja, Wie wahrscheinlich, ihr ja. wollt. Ja. Oder die Ah, könnten vielleicht nicht haben sich viele Elektriker angesprochen kandidieren. gefühlt von der Der Partei. Wingo droppt hier gerade die Bombe. In dieser Partei ist übrigens ein gewisser Sally is gay. Ernsthaft? Oder ist das jetzt so eine Behauptung? Weiß ja, dass der Wingo hat das geschrieben. Der Wingo lügt Kriegt ja er denn nicht. einen Frauenplatz oder einen Männerplatz? Hab ich nichts gesagt. Ja, kann sein. Dann viel Erfolg. Ja, genau. Das ist also eine Marxistenpartei. Sally bald im Europaparlament. Ja, ist aber alles Ja. Müssen Sie aber auch zweifache Geschwindigkeiten mindestens noch stellen. Nebulöse. Das stimmt, sagt Wingo. Ja, der Ruprecht, der hat jetzt ganz oft gehört, wie die Leute sich darüber beschweren, dass er und seine Leute in einem Elfenbeinturm leben würden. Und das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Deswegen hat er jetzt diese Woche hier rausgeixt. Mit So. Elfenbeinturm gibt es einen neuen Begriff, der durch Diskreditierung andersdenkender das eigene Argumentieren ersetzen soll. Das sagt Ruprecht Polenz. Ruprecht Ruprecht fucking Pol. Polenz spricht davon, dass Begriffe, die von irgendwie der politischen Gegenseite gewählt werden, dazu dienen sollen, zur Diskreditierung Andersdenkender und das eigene Argumentieren ersetzen sollen. Ruprecht Polenz sagt Komisch, also das mit dem Realitätsflucht. Elfenbeinturm kenne ich schon so lange. Das ist gar kein neuer Begriff, Ruprecht. Das Das war schon immer einmal. ein Bild dafür, dass Leute ganz oben im obersten Stockwerk sitzen und die Menschen unten ihnen wie Ameisen erscheinen und sie irgendwie den Bezug zu denen verlieren. Schon immer. Ja, Realitätsflucht ist eher der Vorwurf, ne? Anstatt dass man als die Begründung für den Vorwurf sozusagen. Ja, in der Scheune steht, das ist ein neuer Begriff. Herr Tja, Polenz, dazu kommt doch kann ich mal nur her. eins sagen. SPD-Mann oder was? Und Nee, zwar, nee, CDU. Achso. Elfenbeinturm hat sein, er hat sein Begriffsherkunft. Elfenbeinturm hat seinen Ursprung als elfenbeinerner Turm im biblischen Hohenlied. Dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. Ja, also Never-ending christlich, deswegen rechts, alles klar. story. Schalala, schalala, Ist ja was ganz Modernes. Das Neueste aus dem Neuesten Testament. Ja, Dritte aber das sind Edition. alles, diese Leute leben in keinem Elfenbeinturm. Das sind Menschen wie du und ich. Zum Beispiel die Katrin Göring-Eckardt hier. Die hat in der ersten Klasse mit ihrer Bahncard 100 keinen Sitzplatz mehr gefunden, weil in der ersten Klasse ist ja nie Platz, ne? Und deswegen sitzt sie hier auf diesem überhaupt nicht gestellten Bild, hier auf Wir haben dem Platz, hat sie Boden sich und gedacht. hört gute Musik und trifft Macht nette der Herr da im Menschen. Hintergrund so ein Gang-Handzeichen oder was ist das? So, yo, Also, dass sie da diese nette Faust Menschen trifft, das sieht Berlin, man was aber nicht, krass. ne? So, sie ist ja mehr so mit sich beschäftigt und ihrem Telefon oder so. Wie alle irgendwie. Also, ihr könnt ja mal versuchen, euch so dahin zu setzen. Wenn der Schaffner kommt, dann werdet ihr angeraunzt. Immer durch. Ja, das war doch in Anlehnung an Greta, oder? Die war doch auch in der Bahn, hat auch am Boden gesessen. Selbe Foto. Oh, ich erinnere mich noch, Same scene, different wo die woman. zu viel Plastikgeschirr auf dem Tisch hatte. Dann mussten die das Foto zweimal machen. Wisst ihr noch Cancel Culture, die es gar nicht gibt? Ja, genau. Einer der Mitbegründer des Rolling Stone ist aus der Rock'n'Roll Hall of Fame ausgeschlossen worden. Und dann haben wir natürlich sofort Bilder im Kopf, wie er Frauen ungewollt an den Hintern greift oder Schlimmeres. Oder dass er die mit irgendwie Betäubungsmitteln gefügig macht oder so. Nein, er hat ein Buch geschrieben. Das reicht ja auch schon manchmal. In seinem neuen Buch The Masters porträtiert er die Musiker Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger, Pete Townsend, Jerry Garcia, Bono und Bruce Springsteen. Na, und was ist die Kritik? Was ist die Kritik? Was könnte da die Kritik sein? Das sind alles nur Männer. Und was haben die für eine Hautfarbe? Hell. Wenner sagte dem Blatt zufolge, seine 7 Protagonisten seien eine Art Philosophen des Rock, die tiefgehende Dinge über den Geist und ihrer Generation zu sagen hätten. Das sind diejenigen, die es wirklich artikulieren konnten. Und dann hat man ihn natürlich gefragt, aber Frauen, aber Schwarze? Zu Frauen sagt er, keine von ihnen war auf dieser intellektuellen Ebene so wortgewandt. Auch schwarze Genies wie Stevie Wonder, Curtis Mayfield oder Marvin Gaye hätten sich nicht auf dieser Ebene ausgedrückt. Nur um der Öffentlichkeit willen hätte ich vielleicht losgehen und einen schwarzen Künstler und eine weibliche Künstlerin finden und einbeziehen sollen, die nicht demselben historischen Standard entsprechen, nur um diese Art von Kritik abzuwenden, so Wenner. Und natürlich hat er sich entschuldigt. Ich habe Bemerkungen gemacht, die den Beitrag, das Genie und den Einfluss von schwarzen und weiblichen Künstlern herabsetzen. Und ich entschuldige mich von ganzem Herzen. Nee, hast du nicht. Du hast gesagt, dass das diese 7 Leute sind, die Stimmen ihrer Generation waren. Und da kann nun mal halt weder die Hautfarbe dafür noch sonst irgendwas, wie die Leute aussehen oder wer sie sind, sondern du hast das ja anhand ihrer Musik und ihrer Texte getan. Ja. Cancel Culture gibt's nicht. Kann man da wieder nicht akzeptieren, dass die Welt mal anders war, als sie heute ist. Ja, was ja auch noch lustig ist bei dem, das ist ja quasi der Hauptverleger von Hunter Thompson gewesen, ne? Und der hat jetzt auch nicht gerade groß Rücksicht genommen auf andere mit seinem Schaffen. Was da beim Rolling Stone halt durch den Herrn Wenner veröffentlicht wurde. Also dem jetzt irgendwie vorzuwerfen, dass er nicht woke genug ist und nicht genug Rücksicht nimmt. Die Feelies von den Leuten. Er hat ein Buch geschrieben, das ist sein Buch. Er kann da machen, was er will. Hm. Ihr habt keine Ansprüche an ihn. Ja, und Rock'n'Roll Hall of Fame, ne, also. Weil Rock'n'Roll bedeutet halt Inklusion, ne? Das ist ein anderes Wort für. Was haben denn Marvin Gaye zum Beispiel oder Stevie Wonder wirklich mit Rock'n'Roll zu tun? Ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob die da nicht auch reingelassen werden oder schon drin sind. Ja, ich denke schon, aber ja, die konnten auch ein Instrument da spielen zu der Zeit. Ja, was ja auch viele halt nicht merken, selbst die Leute, die halt gute Interpreten waren, ganz viele von denen haben halt ihre Sachen auch nicht selber geschrieben, ne? Aber so ein Bob Dylan halt schon, ne? Und der hat ja vor allen Dingen auch andere Leute. Im ja, macht dich nur lustig. Aber ja, also bei vielen von denen muss man sich halt nicht drüber unterhalten, über die Texte halt, weil die sie halt eh nicht selber aber schreiben, sie nicht verstehen. Halt gut Interpreten waren. Oh Gott, ja, wenn ich Jan Böhmermann. Nee, es geht mir wirklich so. Ich krieg einen schlechte Laune-Schub, wenn ich die Fresse sehe. Es tut mir leid. Tja, Smack. Ja, hier haben wir einen Artikel. Ja, Schönbohms Anwalt hat das ZDF quasi verklagt, beziehungsweise hat eine Abmahnung gesendet. 11 Monate nach der Tat und die liegt der LTO vor und hier wurde die mal analysiert. Es geht im Endeffekt um 3 konkrete Punkte und es wird eine Geldentschädigung in Höhe von 100.000 Euro verlangt. Punkt 1. Angegriffen wird die Passage. Wir haben herausgefunden, es gibt offenbar ein bislang unbekanntes, riesengroßes, blubberndes Leck in der deutschen Kompetenzpipeline in Sachen IT und das sieht so aus. Das ist Arne Schönbohm. Es wird hier im Endeffekt gesagt, Moment, in der Abmahnung ist nicht aufgeführt, was an der Aussage unzulässig sein soll. Das heißt lediglich pauschal, dass die aufgestellten Behauptungen unwahr sind und es sich um eine der schmutzigsten Denunzierungen handelte, die jemals durch einen öffentlich-rechtlichen Sender erfolgt seien. Damit sei die Reputation von Schönbohm zerstört worden. Aber das Problem ist, eine solche Assoziation, die allein im Kopf des Rezipienten entsteht, ist presserechtlich nicht angreifbar. Benötigt wird ein konkret behaupteter Sachverhalt. An dem fehlt es. Hinzu kommt, dass der Begriff des Lecks unterschiedlich verstanden werden kann. Statt eines Informationsabflusses kann damit auch ein Kompetenzverlust ausgedrückt werden. Der angegriffenen Aussage fehlt ein Tatsachenkern, jedenfalls ein klar definierter. Die Behauptung Leck in Sicherheitsstruktur oder Leck in Kompetenzpipeline ist derart substanzarm, dass ihr kein konkreter Sachverhalt zu entnehmen ist, der als falsch oder richtig bewertet werden könnte. Wie gesagt, hier geht es nicht darum, was das Ministerium damit gemacht hat, sondern ob die Aussagen presserechtlich angreifbar sind. Also der erste Punkt nein. Der zweite Punkt, er wurde bewusst mit Nachrichtendiensten aus Russland in Kontakt gebracht und durch die gesamte Berichterstattung wird der Eindruck erweckt, Schönbohm habe im bewussten Kontakt mit den genannten Geheimdiensten gestanden. Eindruckserweckungen können nur dann untersagt werden, wenn die Berichterstattung den zwingenden Eindruck im Sinne einer unabweislichen Schlussfolgerung erweckt. So, also da rumgeschwurbelt wurde, kann man auch diese Nähe zu ausländischen Geheimdiensten nicht, Böhmermanns Aussagen, juristisch entnehmen. Zum dritten greift Schönbohm die Äußerung an, die Cybersicherheit in Deutschland ist in Gefahr, und zwar durch den Chef der Cybersicherheit in Deutschland. Und das ist eine Meinungsäußerung, und Meinungsäußerungen sind nur dann verbotsfähig, wenn sie entweder eine Schmähung oder Formalbeleidigung darstellen oder vom Bericht eine Prangerwirkung ausgeht, die schwerer wiegt als die Meinungsäußerungsfreiheit. Also man kann sich quasi nicht darauf berufen, dass aufgrund von dieser Meinungsäußerung jemand anders eine Tat getan hat, in diesem Fall das Ministerium, was ihn entlassen hat. Und deswegen kann man im Endeffekt mit dieser Sache, das ist im Endeffekt, kann man als Presse, es hat sehr wenig juristischen Gehalt, diese Abmahnung. Die Geldforderung ist überhöht. Und gewisse andere Punkte, die tatsächlich relevant gewesen wären und wo tatsächlich ein bisschen mehr juristisches Fleisch dran gewesen wäre, wurden hier zumindest in dieser Sache, die der LTO vorliegt, nicht genannt. Deswegen kann man davon ausgehen, dass da überhaupt nichts bei rumkommt. Und dazu muss man sagen, der Autor ist sehr schockiert von dieser ganzen Angelegenheit und ist nicht auf der Seite von Böhmermann, was das Ganze angeht. Ja, das hat sich jetzt alles sehr kritisch angehört, aber er kritisiert eher, dass es jetzt nicht ordentlich juristisch aufgearbeitet wird, weil die Abmahnung, die da rausgesandt wurde, halt sich auf Punkte bezieht, die juristisch keinen Gehalt haben, und nochmals andere Sachen, die vielleicht mehr Fleisch gehabt hätten, gar nicht vorkommen. Ja. Ja, das ist auch immer ein bisschen komisch, wenn sie Gründe für gehabt haben. Alle verklagen sich einfach gegenseitig. Dann hat man schöne Schlagzeilen. Aber das Öffentlich-Rechtliche lässt sich eben nur selten erwischen, dabei irgendwas falsch formuliert zu haben oder so formuliert zu haben, dass es dann irgendwie so widersprüchlich ist, dass sie dafür einen dran kriegen oder so. Dafür haben die schon die richtigen Leute dann wieder drüber gucken, glaube ich. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, presserechtlich angreifbar ist er nicht. Und Böhmermann kann weitermachen wie bisher, natürlich. Aber ich meine, man muss sich ja auch bewusst machen, dass der Sitz setzt sich ja nicht vor der Kamera, setzt sich ja nicht vor die Kamera und redet einfach drauf los, so wie wir das hier machen vor Mikrofon, sondern das der hat ja so sein Skript und seine Texte, und der hat auch eine Rechtsabteilung, die diese ganzen Texte vorher prüft, darf er das sagen oder darf er das nicht sagen. Deswegen ist es sowieso schwierig. So, ne, man kann die Hoffnung haben, dass irgendwann eine Grenzüberschreitung erfolgt, dass es tatsächlich mal einen Klaps auf die Hand gibt für den Böhmermann, aber mehr wird er einfach nie bekommen. Ne? Und der Weg, dass man sagt, okay, der ist so skandalträchtig, dass das Öffentlich-Rechtliche sich von dem distanzieren muss, es wäre schon längst passiert, wenn das so wäre. Ne? Deswegen, der wird weitermachen. Und manche finden es ja immer noch lustig. Tja, ja. Oh, Fesas Schattenmann. Ja, hier mal ein Artikel von Apollo News und hier geht es um einen Sven Hübner oder Hüber, heißt er. Und der ist wohl Polizeigewerkschaftler und schreibt halt an Frau Faeser irgendwelche Briefe mit Liebe Nancy. Und ja, vertritt wohl ganz viel von den Sachen, die Frau Faeser so an Punkten hat in halt mit seiner Gewerkschaft dann, wo er da einen hohen Posten hat. Und ja, was halt brisant an der ganzen Sache ist, dass dieser Mann halt irgendwie mal zuständig war für intellektuelle Schulungen, da irgendwie ideologische Schulungen für Grenzschutzbeamte in der DDR, ne? Und das wohl auch in diesem Abschnitt, in dem er da war, irgendwie auf den letzten, also der letzte Mensch da erschossen wurde beim Versuch der Republikflucht. Chris Geffroy. Ja, genau. Und er soll wohl auch, also jetzt bei der Bundespolizei, wo er auch irgendwie seine Abschlussarbeit da an der DDR-Uni, die ging irgendwie darüber, dass der Bundesgrenzschutz, also das, was heute die Bundespolizei ist, so total imperialistisch und böse irgendwie ist. Und ja, nachdem dann die DDR da kollabiert ist, ist er da quasi dann rüber gewechselt zu den bösen Imperialisten und soll wohl, nach dem, was hier in dem Artikel drin steht, da aber nicht lange im aktiven Polizeidienst gewesen sein, sondern halt direkt von der Anwärterschaft dann in die Gewerkschaft. Und wenn du dann da diesen Gewerkschaftsposten hast, dann bist du quasi unkündbar. Also damit hat er sich dann quasi da seine Festanstellung verdient, laut diesem Artikel hier. Ja, und dann geht er auch noch juristisch vor gegen irgendwelche Leute, die da seine Nähe zu dem alten System irgendwie kritisieren, und bezahlen darf das Ganze dann halt die Polizeigewerkschaft, die sich hier in diesem Artikel auf Anfrage halt ganz komisch äußert. So ausweichend halt. Ne? Also, aber wieder so ein Ding, was an der lieben Nancy wahrscheinlich einfach abprallen wird. Weil es ja kein Flugblatt oder irgend sowas. Ja, ist eigentlich zuletzt von den Medien, ne? So abhängig. Ob da abgeprallt wird oder ob da was passiert. Ja. Da darf man wohl nicht auf viel hoffen, das stimmt schon. Tja, ja, nächste Klagefall. Jan Böhmermann schickt Julian Reichelt seinen Anwalt. Ja, weil jetzt war ich schon beim nächsten. Ja, er darf nicht länger den Eindruck erwecken, die Redaktion der Sendung ZDF Magazin Royal und Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums hätten gemeinsame Sache gemacht, um den früheren Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm zu stürzen. Ja, laut also Böhmermann wehrt sich außerdem gegen einen weiteren Beitrag auf dem Portal News, das aufgefordert wird, nicht länger den Verdacht zu erwecken, Staatssekretäre des BMI könnten an der ZDF-Sendung mitgewirkt haben. Also ja, Staatsnähe vom Jan Böhmermann darf nicht unterstellt werden, zumindest nicht so konkret, dass gesagt wird, okay, da war ein interner, also die Berichterstattung ging ja in die Richtung, dass diese Sendung über den Arne Schönbohm nicht nur aufgrund von investigativen Recherchen von Magazin Royal war, sondern dass quasi gesagt wurde, so ja, es wäre schon ganz gut, wenn man einen Vorwand hätte, den zu ersetzen. Und dass daraufhin diese ganze Berichterstattung stattgefunden hat. Sowas ist natürlich unmöglich und würde im besten Deutschland aller Zeiten niemals vorkommen. Ja, konkret hat er ja, das hatte ich ja auch vor 2 Wochen oder wann das war, hier auch wiederholt. Mhm. Konkret hat er ja quasi ergoogelt, dass dieser eine Mitarbeiter von der lieben Nancy, der ja irgendwie so ein Hobby-Hip-Hopper oder sowas ist, ja eine Verbindung zu dieser anderen Hip-Hopperin irgendwie hat. Über diesen komischen WDR, zum WDR gehört das, glaube ich, dieses Cosmo Radio Machiavelli Podcast-Ding. Mhm. Und dass sie halt eine Autorin von Böhmermann ist, was halt stimmt. Ne? Also diese Sachen stimmen halt. Dass diese Leute sich kennen, ist eine Tatsache. Ne? Also, und mehr hat er ja eigentlich nicht gesagt, obwohl das natürlich schon Ja, die Unterstellung dahinter ist natürlich, dass das über diesen Weg halt gelaufen ist, diese Berichterstattung, ne? Ja, er hat es einfach nicht verklausuliert genug ausgedrückt, wenn er gesagt hätte, es gäbe Anzeichen dafür, dass eventuell bla bla bla bla bla. Ne, aber ja, aber gut, ich meine, im Endeffekt wird da auch nicht viel bei rumkommen. Oder vielleicht doch, man wird sehen. Ja, also gegen dieses, ich sehe das halt auch als Teil der Kampagne gegen dieses neue Nachrichtenformat News. Vollkommen überzogen. Es wird ja jetzt wieder Teufel an die Wand gestellt irgendwie. Ja. Ja, ja, aber es wenn man die aber weiterhin nicht richtig archivieren kann, dann starte ich auch eine Kampagne. Ja, ja, aber ich glaube, über die Wayback-Maschinen geht das. Habe also ich probiert, hat auch nicht funktioniert. Da habe ich dann nur den Anleser, also die Überschrift und ein Video da drin, aber nicht den eigentlichen Text. Der kam nicht mit. Ach, wir werden schon noch eine Lösung finden. Jan Böhmermann schickt Julian Reich jetzt seinen Anwalt, ja. Aber das ist ja nicht die einzige Anwalts-Action. Alle verklagen sich gegenseitig und Julian Reichelt, ja, da sind wir direkt bei dem nächsten, glaube ich, oder? Nächster Tab. Julian Reichelt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ja, weil die Bundesrepublik Deutschland hat Julian Reichelt aufgefordert, nicht mehr zu behaupten, dass Ende August hatte die durch die deutsche Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze vertretene Bundesrepublik Reichelt aufgefordert, die Behauptung zu unterlassen, Deutschland habe in den vergangenen 2 Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban in Afghanistan überwiesen. So, das war in einem Tweet hatte der das geschrieben, wo es um die Nachrichtenmeldung geht, dass es halt Entwicklungshilfe für Afghanistan gibt. Ja, und die notleidende afghanische Bevölkerung werde ausschließlich regierungsfern über die Weltbank, UNO-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen unterstützt. Es findet keine Zusammenarbeit mit den de facto Autoritäten statt. Ebenso wenig wie Gelder an die de facto Autoritäten fließen. So, ja, nee, das wurde ihm untersagt und dagegen wehrt er sich jetzt juristisch mit einer negativen Feststellungsklage. Damit soll gerichtlich festgestellt werden, dass die Bundesrepublik kein Recht hatte, Reichelt zu einer Unterlassung aufzufordern. Ja, und zur Begründung der negativen Feststellungsklage verwies der Anwalt Steinhöfel darauf, dass zwar auch staatliche Hoheitsträger zivilrechtlichen Ehrenschutz gegen die Äußerungen Privater in Anspruch nehmen könnten, das gelte aber nach der geltenden Rechtsprechung nur dann, wenn solche Äußerungen eine schwerwiegende Funktionsbeeinträchtigung des Staates und seiner Organe nach sich ziehen. Also haben wir wieder das mit der systemischen Delegitimierung des Staates, verfassungsrelevanten Delegitimierung des Staates, ne, das spielt hier wieder ein bisschen mit rein. Und generell ist es halt interessant, dass die Bundesregierung juristisch gegen solche Presseorgane vorgeht, weil da spielt das Geld auch eine Rolle, ne? Und deswegen schreibt die NZZ hier schelmisch, die NZZ hat an das Ministerium eine eigene Anfrage gerichtet. Darin wird unter anderem danach gefragt, welche Kosten dem Steuerzahler durch die Beauftragung einer externen Anwaltskanzlei in den diversen Fällen entstehen. Eine Beantwortung steht noch aus. Ne, weil das ist ja natürlich auch eine Sache. Ne? Da wird hier Lawfare betrieben. Also mit juristischen Mitteln wird Politik gemacht, Parteipolitik gemacht, ja. Was ja dem Steuerzahler wieder Geld kostet, wenn da irgendwelche Anwälte eingeschaltet werden, um hier den Julian Reichelt eine Abmahnung zu schicken, dass er bitte nicht sagen soll, dass da 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe nach Afghanistan fließen. Ne? Das ist ja wirklich idiotisch. Aber gut, die Anwälte freuen sich natürlich darüber. Ne? Das Vertrauen in die eigene Rechtsabteilung ist im Keller. Tja. Tja, ja. Oh. Trick ja. Überraschen. Genau, der Rechnungshof hat den Arbeitsminister oder so? Minister ist er, glaube ich, nicht, aber ist für das Arbeitsamt wohl zuständig, für die Jobcenter und so. Doch, der ist Arbeitsminister. Okay, sogar Arbeitsminister. Er wird auf jeden Fall hier getadelt vom Rechnungshof. Und zwar, weil er die Behandlung der unter 25-Jährigen so geregelt hat, dass zwar alle mehr Arbeit haben, aber irgendwie weniger Kosten entstehen. So ganz habe ich es nicht verstanden, aber das ist ungefähr so der Vorwurf. 900 Millionen Euro will er immerhin damit einsparen und trotzdem aber die Prozesse für die einzelnen Leute umständlicher und langwieriger machen. Also SPD, ne? So arbeiten die halt. Können sie uns was Schönes vorne zeigen. Und hinten können sie die Probleme nicht richtig über. Ja, es geht doch irgendwie so darum, also, die Jüngeren irgendwie da rauszunehmen und irgendwas anderes dann reinzustecken. Ja, die wollten jetzt den Jobs hintern in die Arbeitsgemeinschaften, aber da habe ich jetzt den Unterschied auch nicht parat, was genau was ausmacht. Also es hieß nur, dass das eben die ganze Sache in die Länge zieht, den ganzen Prozess da, diesen bürokratischen, und ja, eben mehr Leute damit zu tun haben und es länger dauert und schwieriger wird. Also richtig doof eigentlich. Ne? 900 Millionen Euro gespart. Ja, und sie haben sich noch irgendwie darüber beschwert, dass das dann mit den Familien irgendwie schwierig wird, weil die dann nicht mehr bei dem gleichen Betreuer dann irgendwie sind. Ja, also ich glaube, die Kommunen haben irgendwie die Jobcenter und die AGE läuft irgendwie staatlich oder so. Da habe ich aber verstanden, dass das mal eine Wahl war, die die Kommunen treffen konnten. Aber das habe ich nicht so richtig parat, muss ich zugeben. Ja, ja, es geht im Endeffekt nur darum, wo werden die Gelder zugeordnet. Tja. Ja, so ungefähr. Und wenn der Staat sich denen entledigen kann auf Kosten der Kommunen, dann beschweren die Kommunen sich natürlich zurecht. Ja, umgekehrt geht das eben irgendwie auch nicht immer. Also es wurde ja zum Beispiel mit der Erhöhung von diesen Unterhaltszahlungen, das geht zum Beispiel auch immer zulasten der Kommunen. Da beschweren die sich dann nicht so schlimm drüber, aber es ist eines der vielen Beispiele, wo das so eine Rolle spielt hat. Tja, ja. Achtung, Achtung! Derzeit kursiert in den sozialen Medien ein Video zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Lübeck. Die Polizei mahnt vor einer weiteren Verbreitung des Videos und ruft zur Löschung auf. Ja, da hat es eine Auseinandersetzung gegeben, das wurde gefilmt. Und ja, hier wird mit im Hinblick auf, es könnte sein, dass ihr euch strafbar macht, wenn ihr dieses Video teilt. Ja, die Polizei mahnt vor der weiteren Verbreitung dieses Videos und fordert dazu auf, das Video von eigenen Geräten umgehend zu löschen und auf keinen Fall weiter zu verbreiten oder zu teilen. Es könnten dadurch Straftatbestände erfüllt werden. Welche Straftatbestände denn beispielsweise? Und die haben die Community Notes direkt mal eine Anmerkung gemacht. Ja, Gewaltdarstellung im Sinne des Paragraph 131 Strafgesetzbuch erfordert neben der Darstellung von Gewalt zwingend deren Verherrlichung oder Verharmlosung. So, deswegen kann man das Video teilen, wenn man nicht dazu schreibt, so ja, jetzt geht's endlich los oder Revolution jetzt oder irgendwelche anderen aufrührerischen Sachen, dann ja, ist das halt nicht strafbar. Ja. Und der Hinweis der Polizei, das zu machen, es kommt ja immer mal wieder, meistens eher mit dem Hinweis auf die, wenn irgendwelche Polizisten gefilmt werden, dass die Persönlichkeitsrechte der Polizisten halt eingeschränkt werden oder sowas. Und ich finde das schon krass, dass die das einfach so unreflektiert raushauen können mittlerweile. Ja, weil ne, die Polizei ruft zur Löschung der Videos auf. Also, sorry. Wir haben das noch ist mehr solche geschrieben, nämlich zum Beispiel die Verbreitung von gewaltgefährlichem Material, zum Beispiel, Punkt, aber auch ein Verstoß nach dem Urhebergesetz. Also, ja, ja. Urhebergesetz ist mir nicht bekannt. Nee, ich meine, die Urheberrechte oder. Da hat sich ja irgendwie Zugang zu dem Account verschafft, oder? Gehackt worden, ja, wahrscheinlich. Ja. Ausgerutscht. Auf Spätschicht kann man schon mal leicht einen Tee haben. Ja, das war das eine Ding. Und das Schönste, was ich fand, war dieses hier. Nämlich, es reicht, wenn die richtigen Stellen die Wahrheit sehen und dazu ermitteln. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. For the greater good. For the greater good. Die Philosophenkönige werden schon die richtige Entscheidung treffen. Ja, die ziehen ihre Strippen im Hintergrund, um uns zu beschützen. Ich find's wunderbar. Ja, wie wär's denn mal damit, wenn wir es verbieten, diese Klimakleber zu filmen und das zu veröffentlichen? Es reicht doch, wenn die Polizei die Videos von denen sieht. Ja, man könnte auch Schlägereien verbieten. Dann gäbe es das Problem gar nicht. Ja, dann können die sich nicht mehr als Opfer, können sie sich nicht mehr als Opfer inszenieren. Na, wenn sie da von der Straße gezogen werden von irgendwem. Ja. Ist auch eine super Idee, würde ich sagen. Lass das mal so machen. Ja, ja, klar. Ja, ich meine, man kann ja veröffentlichte Dinge wieder vom Markt ziehen oder so, aber die Veröffentlichung zu verhindern ist schon schwierig. Ne? Das ist so ähnlich wie Frauen schützen oder so. Das geht nicht so einfach. Muss man eben viel mit Überwachung arbeiten. Tja, ja, so ist das mit den rechtsstaatlichen Prinzipien. Die Gesetze gelten halt für alle, nicht wahr? Ja, wie man hier auch sieht, hier haben wir einen Brief von der Bundesrechtsanwaltskammer. Und das ist an sich schon ein ziemlich krasses Ding. Die Bundesrechtsanwaltskammer und insbesondere deren Arbeitsgruppe Sicherung des Rechtsstaates beobachtet seit einiger Zeit eine rechtsstaatlich höchst bedenkliche Entwicklung. Vermehrt ordnen Staatsanwaltschaften die Sichtung von Verteidigerkorrespondenz an. Sowohl Anordnung selbst als auch die nachfolgend tatsächlich durchgeführte Sichtung sind rechtlich untragbar, da Verteidigerkorrespondenz der Sichtung der Staatsanwaltschaft grundsätzlich entzogen ist. So. Ja, hier haben wir wieder das Thema Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Mandant, vor allem in strafrechtlich relevanten Fällen. Ja, der Krall doch behauptet, da gibt es im deutschen Recht in der Strafprozessordnung einen Paragraphen, dass man Zeugen wie, ja, praktisch wie Täter oder Tatverdächtige behandeln könnte. Ja, aber nicht die Korrespondenz zwischen Anwalt, das hat... Okay. Also im Endeffekt ist es so, dass es immer mehr jetzt passiert ist, teilweise in Strafrechtsfällen, aber auch hauptsächlich geht es um Steuerhinterziehungsfälle, irgendwelche Finanzfälle, wo sowas durchgeführt wurde. Aber es geht ja um das grundsätzliche Prinzip. Und es ist wirklich so, dass halt Staatsanwaltschaften die Polizei angeordnet haben, das zu machen. Das ist an sich ein unhaltbarer Fall. Das ist ein absoluter... Das geht mal überhaupt gar nicht. Ne? Und deswegen wurde jetzt hier am Montag dieser Brief rausgeschickt an alle Landesjustizministerinnen und Minister, um einfach darauf hinzuweisen, dass das einfach nicht mehr akzeptabel ist. Ja, und dass da auf jeden Fall was gemacht werden muss, weil ansonsten einfach die Jurisprudenz nicht mehr stattfinden kann. Ja, weil es jetzt halt schon eine Tendenz gibt, dass Strafverteidiger sagen, okay, wir halten uns von bestimmten Sachen zurück, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Strafprozessordnung eingehalten wird. Ja, und auch auch das Problem an der Sache ist ja nicht nur einerseits, dass es eine Aufweichung des staatlichen, eine Aufweichung des Rechtsschutzes der Bürger ist, dass die Anwälte weniger das machen wollen, sondern alle Entscheidungen, die aufgrund von diesen Sachen gefällt werden, sind ja dann auch anfechtbar. Ja, das heißt, wenn später ein Gerichtsbeschluss entsteht und es hat halt diese Sichtung der vertraulichen anwältlichen Korrespondenz stattgefunden, dann müssten die Urteile rechtsungültig sein, weil die Strafprozessordnung nicht eingehalten wurde. So, also ja, keiner sollte mit dieser Situation eigentlich zufrieden sein. Gerade wenn wir über irgendwelche finanzrechtlichen Prozesse reden. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen Cum-Ex-Skandalen, ja, wenn das endlich gerichtlich aufgearbeitet ist und die Leute kriegen ihre Strafen und dann heißt es 5 Jahre später so, ja, aber ihr habt euch nicht an die Strafprozessordnung gehalten und dann gehen alle Leute straffrei da raus. Versteht ihr jetzt, wo das Problem vielleicht liegt? Ja, das ist nochmal, die Staatsanwaltschaften beauftragen die Polizei, das Recht zu brechen. Die Polizei kann sich dagegen ja dann nicht wehren. Die müssen das ja machen. Ja, also das ist schon eigentlich ein richtig, richtig, richtig krasser Skandal. Muss man wirklich sagen. Aber ja, es gibt Wichtigeres, ne? News und AfD und so. Ja, und Gendern und so. Ja, und die CDU hat mit der AfD gestimmt. Ja. Jo, Axel Springer Verlag erzielt ersten Erfolg gegen Adblocker, also Adblock Plus. Ja, eine alte Frau Dornheim, siehe. Ja, also im Endeffekt Adblock Plus, ja. Axel Springer hat im Endeffekt jetzt einen Teilerfolg erreicht. Das Problem bei Adblock Plus ist ja, dass Adblock es ist ja ein Werbeblocker, aber man kann Adblock Plus bezahlen und dann wird die Werbung von dir nicht geblockt. So, per Whitelisting-Verfahren. Und diese Praxis ist rechtlich nicht zulässig. Und deswegen hat jetzt Axel Springer in der zweiten Instanz das Recht zugesprochen bekommen. Axel Springer darf laut dem Gericht kostenlos auf die Whitelist von Adblock Plus aufgenommen werden. Muss also für das Umgehen des Werbeblockers nicht wie üblich zahlen. Also können sich jetzt alle quasi kostenlos auf die Whitelist setzen lassen. Damit ist das Geschäftsmodell von AdBlock Plus tot, Punkt 1. Ja. Aber was sehr wichtiger, was sehr viel wichtiger ist, was jetzt auch konkret vom Oberlandesgericht festgelegt wurde, es besteht laut dem Oberlandesgericht kein Anspruch darauf, dass Kunden das gezeigte Produkt, hier eine Webseite mit Werbeeinblendung, nur so verwenden dürfen, wie es vom Verlag vorgesehen ist. In diesem Teilaspekt, Werbeblocker seien generell unzulässig, bekommt der Verlag nicht recht. Heißt, ab jetzt ist da zumindest in dem Fall keine rechtliche Unsicherheit mehr. Also Adblocker sind erlaubt. Punkt. Gerade wo YouTube... Keiner kann sagen, okay, du verwendest die Website, die wir gegeben haben, nicht so, wie wir es wollen. Werbung darfst du blocken. Punkt. Was du nicht machen darfst, du darfst nicht die Leute erpressen, hey, wir blocken dich weg, es sei denn, du bezahlst uns, um auf die Whitelist zu kommen. Aber YouTube startet in der Richtung ja gerade wohl eine Offensive, ne? Ja, die gut. Leute, die können das natürlich auszuschließen. Ja. Technisch. Man kann die Website ja so programmieren, dass sie das sieht und dann anders angezeigt wird oder so, aber da werden die ganzen Adblocker-Leute dann natürlich auch wieder eine Umgehung finden. Das ist ja das ewige Katz- und Maus-Spiel. An der Stelle kann ich auch nur sagen, Adblock Plus kann ich niemandem empfehlen. Benutzt lieber uBlock Origin oder uMetrics oder sowas. Ne? Die haben nämlich keine Whitelist. Ja, Europäische Union. Statement to EU countries. Do not agree to mass surveillance proposal. Ja, hier geht es um die Chatkontrolle. Die Chatkontrolle ist ja weiterhin nicht tot zu bekommen. Die Chatkontrolle im Rahmen des Kampfes gegen Kinderpornografie wird ja gefordert, dass die End-to-End-Verschlüsselung aufgeweicht wird, um checken zu können, ob jugendgefährdende Schriften oder Kinderpornomaterial irgendwie versendet wird. Und ja, da gibt es jetzt im Endeffekt, also da haben wir wieder eine Sache, jeder weiß, dass es keine gute Idee ist, aber die Lobbyorganisationen setzen sich gerade durch. Also das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene geht immer weiter. Und hier haben wir einfach nur eine Liste von Hunderten von NGOs, die halt sagen, ja, das geht einfach nicht. Ne? Aus Deutschland natürlich Chaos Computer Club, die Deutsche Anwaltsverein, die Humanistische Union ist dabei und verschiedene andere, die halt einfach sagen, gut, technisch gesehen funktioniert das nicht. Und ja, das nur als kleiner Sache nochmal, da läuft jetzt eine Kampagne von den NGOs nochmal an die Leute zu appellieren, dass die Sache doch jetzt bitte nicht durchgewinkt werden soll auf europäischer legislativer Ebene. Aber der Drops ist schon fast gelutscht. Und dann wird halt die Frage sein, wie wird das konkret ausgestaltet, wie wird es konkret umgesetzt? Wenn es beschlossen ist, hat man ja noch 5 Jahre Zeit, bis es umgesetzt werden muss. Aber im Moment sieht es halt wirklich so aus, als ob Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Europäischen Union in ein paar Jahren verboten sein wird. Oder zumindest eine technische Variante, wo der Staat nicht die Möglichkeit hat, einen Zugriff drauf zu machen, nicht mehr erlaubt sein wird. Und keiner kann sich so ganz genau vorstellen, wie das umgesetzt werden soll dann. Oder es ist halt in 10 Jahren einfach keine EU mehr da. Aber das ist ja einfach wirklich das Problem an dieser Sache. Man muss ja im Endeffekt, um es ganz vereinfacht auszustellen, man muss ja im Endeffekt, bevor die Verschlüsselung ansetzt, muss man irgendeine Schnittstelle haben, wo der Staat die Sachen abgreifen kann, bevor die Verschlüsselung anfängt. Oder man muss die Verschlüsselung generell dann verbieten. Und beides ist, ja, haben wir schon öfters drüber geredet, das ist, ja, es ist halt schon eine große Sicherheitslücke dann, was diese ganzen Sachen natürlich angeht. Ja, Erklärung vom Bundesbeauftragten. Sorge über wachsende Hasskriminalität. Ach ja, jetzt kommen wir endlich wieder zum echten Bundesbeauftragten Problem. Von mehreren. Genau, unsere Bundesbeauftragten sagen, es gibt so viel Hasskriminalität und sie wenden sich an die Regierung, die sie selbst berufen hat und sagen, Artikel 3 des Grundgesetzes, ihr sollt nicht diskriminieren. Und alle lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Sobald die Menschen leiden, gibt uns Machtgesetz, durchgesetzt wird. Aber Onkel Chris, war das Grundgesetz nicht ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat und bezieht sich gar nicht so sehr auf das, was unter den Bürgern... Wir müssen die Strukturen ändern. Ja. Keine Diskriminierung. Diskriminierung ist schlecht, Leute. Wo wächst du denn im Internet oder was? Der hast ja. Oder? Ja, klar. Auf Voll X und geil. so. Wir brauchen mehr. Hat zu deiner Huso gesagt. Wir brauchen mehr Hass, Rechtsstaatlichkeit. Gesetzestreuer Hass, das wäre mal was. Kann das nicht jemand mal erfinden? Ja, Moment mal, wir haben doch LHC und Böhmermann. Ja. Das Wunder von Brüssel. Laut der EU wirkt ihre neue Regulierungsbremse. Doch die Unternehmen spüren nichts davon. Ja, die EU hat einen Bericht herausgegeben über die Senkung der Bürokratiekosten. Ja, das ist ja eines der großen Themen gewesen, wo unser Uschilein an die Macht gekommen ist, dass gesagt wurde, ja, wir machen eine Anti-Regulierungsbehörde, wo wir einen Bürokratieabbau forcieren und wir führen die sogenannte One-in-One-out-Regel ein. Die One-in-One-out-Regel sagt im Endeffekt, ursprünglich hieß diese Regel, wenn es eine neue Regulation gibt, dann muss eine alte dafür abgeschafft werden. Aber man hat es so umformuliert, dass man nicht mehr sagt, okay, wenn wir eine neue Verordnung machen, müssen wir eine alte dafür abschaffen, sondern wenn wir eine neue Verordnung machen, müssen wir, und da kommt dann ein finanzieller Mehraufwand auf die Unternehmen oder auf die Bevölkerung zu, da muss eine andere Verordnung so verändert werden, dass da die Bevölkerung entlastet wird. Also es wird quasi ein Geldäquivalent umgerechnet, wie viel mehr finanzielle Belastung oder Entlastung hat die Bevölkerung. Und mit diesem mathematischen Trick kommen sie jetzt im Endeffekt darauf, dass im letzten Jahr, 2022, im ersten vollen Jahr der Umsetzung der neuen Regulierungsbremse, hat die EU Initiativen verabschiedet, die die administrativen Kosten, vor allem für die Unternehmen, um total 7,3 Milliarden pro Jahr absenken. Also könnt ihr euch nicht freuen, 7,3 Milliarden Euro weniger Bürokratiekosten pro Jahr, rein rechnerisch gesehen. Gut, ich meine, das sind ein halbes Tausendstel des Bruttoinlandsprodukts erstmal so nebenbei. Dann, wie wird das Ganze berechnet? Alles Voodoo. Alles Voodoo. Ja, wie gesagt, hier wird im Endeffekt berechnet, wir haben im Rahmen der Digitalisierung, der Interoperabilität im europäischen Grenzverkehr haben wir einige Regulierungen abgeschafft. Diese administrative Entlastung für Unternehmen wird kalkulatorisch 6 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Ein weiterer Hauptposten betrifft eine Anpassung der Mehrwertsteuerregelung, wo digitale Meldungen durchgeführt werden können, die jährliche Entlastung von knapp 5 Milliarden Euro pro Jahr bringen soll. Also diese beiden Sachen sind rein rechnerisch das, was alles ausmacht. Ja, das sind die beiden Posten, wo die Bürger rein rechnerisch entlastet werden, dadurch, dass Sachen jetzt digital übertragen werden können, anstatt papierhaft Aber gemacht. wichtig, es muss sich da immer Und alle zusammengerechnet anderen werden. Regelungen, die So. werden klein gerechnet und es wird gesagt, so, ja. Also wir haben quasi 12 Milliarden Entlastung, aber nur, also wir haben 12 Milliarden Entlastung, aber nur 4 Milliarden mehr Belastung. Deswegen haben wir euch 7,3 Milliarden entlastet. Alle haben natürlich laut gelacht. Ne? Berufsverband der deutschen Industrie sagt, seltsam erscheine zum Beispiel die Aussage, dass manche der Rechtsakte gar keine neuen administrativen Kosten verursachen würden. Unter anderem die Regulierung zu Zwangsarbeitsprodukten, das europäische Chipsgesetz, die administrative Regelung für die Notfallinstrumente für den Binnenmarkt. Die wurden einfach mit null angegeben. Und ja, also Bürokratieabbau in der EU, wer hätte es gedacht, es funktioniert überhaupt gar nicht. Ne? Aber das europäische Propagandaministerium sagt, wir haben euch 7,3 Milliarden entlastet. Also es ist an sich müßig, diese Rechnung nachzuvollziehen. Es ist klar, dass da Blödsinn bei rumkommt, aber ich hoffe, ich habe es euch dargestellt, wie idiotisch das Ganze ist. Ja. Ja, also das kann wirklich keiner. Man könnte, ich glaube, wenn man dieses Anti-Regulierungsprojekt von heute auf morgen einfach abschaffen würde, würde man mehr Bürokratie einsparen, als dieses Projekt einspart. Ja. Ah, kommen wir zu den Ig Nobel Prizes. Ja, die Ig Nobel Prizes, das ist von einem Magazin herausgegebene jährliche Preise. Hier geht es um das Improbable Science Magazine. Die berichten über interessante wissenschaftliche Sachen. Ja, und deren Kriterium ist for achievements that make people laugh and then make them think. Also ernsthafte wissenschaftliche Forschungen, die aber ja ein zum Lachen bringen. Nehmen wir mal die Beispiele, was hat dieses Jahr gewonnen? In Chemie hat ein polnischer und ein britischer Geologe, die haben gewonnen, weil sie erklärt haben, warum Wissenschaftler bis heute an Steinen lecken, um sie zuzuordnen. Ja, weil es gab früher halt wurde den Leuten halt beigebracht, wie sie bestimmte Steinformationen erkennen können anhand des Geschmackes. Heutzutage wird es mit irgendwelchen Geräten natürlich gemessen und mit anderen chemischen Mitteln, aber es gibt immer noch Geologen, die an den Steinen lecken und das sind die, die die meiste Fachkompetenz haben. Super. Ne? Also ziemlicher Blödsinn, aber lustig. Literatur, die haben erforscht, wie sich das emotionale Verhalten von Menschen verändert, wenn sie ein Wort immer wieder und immer wieder wiederholen. Ne? Zum Beispiel, also man sagt ein Wort einfach 100, 200, 300 Mal und irgendwann kommt man in eine Trance und die Worte verlieren jegliche Bedeutung und ja, interessant. Dann eine Sache, die hatte ich auch hier vorgestellt, und das waren die toten Spinnen, die quasi zu Biorobotern umfunktioniert wurden. Also Spinnenkadaver werden durch elektrische Stimulation zu Ich erinnere Greifarmen. mich, ich erinnere mich daran, Necrobotics, ja. ja. Auch interessant, einer aus Südkorea hat eine Toilette entwickelt, die man freischalten kann, indem man quasi seinen Hinterausgang wie einen Fingerabdruck scannen lässt. Und die Toilette, die macht dann eine chemische Analyse der Hinterlassenschaften. Ja, wunderbar. Und was gab es noch? Ja, das war die Toilette. Ja, ja, ich glaube, das waren schon die interessantesten Sachen. Also es ist einfach nur eine sehr, sehr lustige alternative Nobelpreissache, die halt in der Wissenschaftscommunity einen sehr, sehr großen Anklang findet, weil, wie gesagt, ernsthafte wissenschaftliche Erforschungen, die auch Erkenntnisse liefern, aber wo man auf den ersten Blick sagt, was bringt das? Ja, zum Beispiel hier, wie sieht's aus? Wie viel Nasenhaare hat ein Mensch durchschnittlich? Wurde bisher wissenschaftlich noch nicht erforscht. Was macht man damit? Weiß man nicht. Aber es ist zum Beispiel herausgekommen, dass durchschnittlich Menschen mehr Haare im rechten Nasenloch haben als im linken. Also so 110 zu 130 durchschnittlich. Ja. Ja, interessante Forschung. Ne? Und vielleicht ist das halt auch ein Anreiz, Forschungsgelder zu akquirieren und sich mal um ein lustiges Thema kümmern zu können, um so einen Preis und damit die Publizität zu bekommen. Die Website ist allerdings sehr karg ausgestaltet. Da hätte ich mir ein paar mehr Bilder und sowas gewünscht, aber naja, lieber Primärquelle trotzdem. Deutsche Physiker bauen Kernreaktor in Ruanda. Ja, Dual Fluid, nicht wahr? Ja, das von mir. Das sollte ja bekannt sein, oder ist, glaube ich, bekannt bei uns, bei den meisten, dass eben dieser Dual-Fluid-Reaktor wäre sowas wie die fünfte Generation Kernreaktoren. Aktuell laufen am ehesten die dritten Generationen. Vierte Generation war, glaube ich, sowas wie die schnelle Brüter, die ja auch im Prinzip nicht gebaut werden. Und die Deutschen hier haben auf jeden Fall jetzt eine Chance bekommen, in Ruanda da mal so ein Testmodell aufzubauen. Nicht so ganz so groß, und die arbeiten auch nur mit 20% Uran, angereichertem Uran, also ne, 20% Strahlanteile so ungefähr, habe ich das verstanden. Und ja, können jetzt da mit dem Flüssigzeug mal ihren Reaktor testen und dann nach 2 Jahren den mal aufschrauben und gucken, ob irgendwie was korrodiert ist von innen oder so, weil das ja, glaube ich, eines der Probleme dabei, dass sie mit, ja, weil der so klein gebaut werden kann, mit teuren Materialien in den Griff kriegen wollten. Ja, schauen wir mal, wie teuer das dann im Endeffekt wird und wie schnell das geht. Also rechnen, wie gesagt, mit 2 Jahren Bauzeit, 2 bis 3 Jahren. Und dann muss natürlich analysiert werden und die entsprechenden Anträge gestellt werden und so weiter, Genehmigungen eingeholt. bis man dann vielleicht mal irgendwann was Vernünftiges davon bauen kann. Ich drücke Ihnen alle Daumen. Ja, das Thema Nuklear ist in aller Munde. Und hier geht es jetzt um die Energiewende in der Schweiz. Ja, die Schweiz, in der Schweiz gibt es halt auch gewisse Teile der Regierung und der Bevölkerung, die sich einen Energiewandel nach der Vorgabe von Deutschland vorstellen können. Die Internationale Energiebehörde sagt, die Schweiz sollte das nicht unbedingt machen. Also im Endeffekt ist Folgendes geplant. Ab dem Jahr 2030 sollen auch in der Schweiz alle Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Gut, die Schweiz hat einen Vorteil gegenüber sehr vielen anderen Ländern, dass die halt mit Wasserkraft sehr viel Energie herstellen können, weil die halt viele Talsperren und sowas haben und Bergseesperren und Wasserkraftgefälle und was auch immer. Mehr als alle anderen Länder in Europa. Und auch die Speicherseen sehr signifikant groß sind. Und ja, aber sie wollen halt bis zum Jahr 2030 die Atomkraftwerke abschalten. Das Problem ist, dass es halt mit den Ersatzinvestitionen in der Schweiz nicht so gut läuft. Die haben nicht so hohe Fördersummen für Solar- und Windkraft, wie beispielsweise in Deutschland es noch gibt. Und jetzt ist halt die Frage, in welchen Weg soll die Schweiz einschlagen? Sollen die alpinen Solaranlagen subventioniert werden oder soll man sich doch auf konventionelle Energieträger im Sinne von Atomenergie konzentrieren? Die Internationale Energiebehörde und eine NGO haben eine Studie verfasst, die von der ETH-Universität nochmal überprüft wurde, und die sind im Endeffekt zu dem Ergebnis gekommen, die Schweiz könnte ein zusätzliches Atomkraftwerk bauen, die Kernkraftwerke bis 2040 weiterlaufen lassen und müssten nur marginal Solar- und Windenergie aufbauen und hätten dann eine CO2-neutrale Energieerzeugung. Ich dachte, die zu viel Wasser gefordert wird. Aber Atomstrom ist halt auch in der Schweiz ein bisschen umstritten. Nicht so umstritten wie hier in Deutschland natürlich. Aber das wird halt interessant zu sehen, wird interessant sein zu sehen, wie sich die Schweizer jetzt entscheiden, weil, wie gesagt, es ist halt die Frage, wird eine Energiewende wie in Deutschland gemacht oder findet man einen eigenen Weg? Und ich hoffe mal für die Schweiz, dass sie sich nicht an uns orientieren. Du wüsst jetzt nicht wieso, ne? Also. Ja, weil, wie gesagt, die Schweiz hat jetzt einen so guten Energiemix, und wenn die ihre Atomkraft abschalten, und dann müssten die ja im Endeffekt auch wieder grundlastfähige Gas- und Kohle- und sowas Kraftwerke wieder aufbauen, um die ganzen Wind- und Solarsachen abfedern zu können. Dafür reichen die ganzen Speicherseen dann auch wieder nicht aus. Ja, bin ich mal gespannt, in welche Richtung die Schweiz gehen will. Ich wusste beispielsweise nicht, dass sie gar keine neuen Kraftwerke überhaupt bauen wollten. Aber das ist wohl schon beschlossen worden, aber das ist halt eine rege Diskussion, die vielleicht wieder zurückgängig gemacht wird in der Schweiz. Mhm. Wie gesagt, ich kann es Ihnen nur hoffen. Ja, ich glaube nicht, dass Sie die ganzen Gipfel voller Solarpaneele oder voller Windräder stellen. Das könnte schwierig werden. Aber schauen wir mal. Ist ja noch nicht spruchreif, wo wir das sehen. Ja, hier in Dänemark, aus Dänemark kommt die Meldung, dass der einzige Betreiber von Wasserstofftankstellen seinen Betrieb einstellt. Und zwar ist das nicht nur in Dänemark ein Anbieter oder einer der wenigen Anbieter, sondern eben, naja, so halb europaweit. Hat irgendwie in nordischen Ländern ein paar verschiedene Stationen. In Holland, in Deutschland sind wohl auch welche geplant. Und in Dänemark, das hat aber jetzt irgendwie nicht geklappt, beziehungsweise das lohnt sich einfach nicht, weil da irgendwie in ganz Dänemark 160 oder 170 Autos drauf rumfahren, die das nutzen können und Nachfrage produzieren halt. Ja, und das Problem ist jetzt, da haben wir dürfte raten, was kaputt gegangen ist, woran es gelegen hat, die Ventile, ne? Also, scheiß Wasserstoff kommt eben überall durch, diffundiert überall durch, also müssen wir mit den Ventilen dann nochmal nacharbeiten. Und ich denke mal, das bleibt, wird das Problem, eines der wichtigen Probleme bleiben, weil diesen ganzen Wasserstoffgeschichten, sondern man wandelt das nochmal um in Ammoniak oder so, das geht, glaube ich, auch noch, kostet dann wieder Umwandlung und so. Aber Wasserstoff an sich ist ein ganz heikles Zeug, ne? Deswegen, hier sieht man es wieder. Ja, die stellen sich direkt den Betrieb ein, aber die stellen den Betrieb an vielen Tankstellen ein und konzentrieren sich auf so ein paar Dinger, die wohl noch ein bisschen ein paar Mark bringen oder so. Aber Zuschussgeschäft macht natürlich keinen Spaß. So auf Dauer, das verstehe ich wohl. Ja, das Problem am Wasserstoff ist halt, das überall zu verteilen. Für einzelne Großabnehmer geht das noch, da lohnen sich die hohen Infrastrukturkosten, aber das hat halt sehr viel höhere Anforderungen als ein normales Gasnetz, ne? Weil es einfach, ja, weil der Wasserstoff viele Materialien angreift und weil es halt unter so einem hohen Druck stehen muss und so herabgekühlt werden muss. Das ist einfach keine gute Kombination. Ja, da einfach so einen Anteil in ins Erdgas reinzupacken, so, das weiß ich nicht genau, ob das wirklich so problemlos ist, wie man behauptet wird. Ne? Also mindestens wir wollen doch weg vom Erdgas, hallo? Naja. Dann dürfen nur einige wenige russische Moleküle drin sein, oder wie das noch? Dual Fuel. Dual Fuel. Ja, ich auch sie, glaube ich. Ja, hier kommt die Rettung. Ja, oder auch nicht. Oh, in der Tat. Also die grüne Teilstunde, wie geil. War die jetzt vergangene Woche jedenfalls bei einer Veranstaltung von dieser FDP-Vorfeldorganisation Liberaler Mittelstand, zu der man mich eingeladen hat. Und da waren also auch zwei Repräsentanten von dieser Firma Tool Fuel. Und es ging um synthetische Kraftstoffe. Und die haben da also jede Menge erzählt. Und das klang halt zuerst so, dass man sich denkt, naja, dann ist ja alles prima. Also wäre ja gerettet. Weil die haben da ja quasi gesagt, du kannst halt dieses Zeug aus allen möglichen Sachen gewinnen. Und es gibt dann da so eine Abkürzung XTL. Für diese synthetischen Kraftstoffe und das X ist quasi, bedeutet so viel wie irgendwas. Und das T weiß ich nicht mehr, aber das L war, glaube ich, Liquid und bedeutet irgendwie halt, dass man aus allen möglichen Dingen halt diese synthetischen Kraftstoffe herstellen kann. Und eines von den Hauptsachen, die die da jetzt aktuell irgendwie verkaufen an irgendwelche Leute aus dem Speditions- und Auslieferungsbereich, weil an normalen Endverbraucher, Einzelmenschen, Tankstellen kann man diese Sachen noch nicht beziehen. Das ist halt nicht gewünscht. Und man hat es halt auch noch nicht in ausreichender Höhe, um jetzt quasi das normale Auto auch damit zu betanken. Aber theoretisch sind diese Motoren halt so, dass man da sowohl normalen Diesel halt reintanken kann, als auch diese synthetischen Diesel. Also es sind alles irgendwelche Diesel-Varianten, die man da irgendwie rauskriegt. So von der chemischen Zusammensetzung her. Und das Hauptding, was sie jetzt irgendwie aktuell vermarkten, nennt sich HVO-100. Und das bezeichnen sie irgendwie als Frittierfett-Treibstoff. Also so wird das umgangssprachlich irgendwie genannt, weil das aus irgendwelchen Fetten halt generiert wird. Und das ist dann Diesel. Und das gibt es auf jeden Fall. Es gibt alle möglichen LKW, die damit schon fahren. Und ja, es klang soweit alles prima. Und der eine Typ meinte halt auch, dass sie das irgendwie bei DHL wohl auch benutzen, weil da wollten sie irgendwie klimapositiv werden. Und das werden sie angeblich auch mit dem Zeug. Wobei es da, glaube ich, um so eine Gasvariante ging, die er da irgendwie verkauft. Und ja, ganz am Ende der Veranstaltung ging es dann nochmal um den Preis. Und da stellt sich dann heraus, dass es irgendwie alles wohl so um die 20% teurer ist als das fossile Zeug. Und dass die Leute, die sie da befragt haben, sowohl auf der Seite der Spediteure und so selber, die das halt tanken würden wollen, als auch auf der Seite der Leute, die quasi bei den Spediteuren und so das dann einkaufen, die Dienstleistungen, sich die überwältigende Mehrheit der Leute dafür ausgesprochen hat, dass das alles überhaupt nicht teurer wird. Also sagen alle, wir sind nicht bereit, irgendwie mehr Geld auszugeben und es kostet alles mehr Geld. Also sind wir dann doch noch nicht so richtig gerettet, wie es scheint. Ist das sozusagen der Rückweg von Power to X oder so? Ich kenne das so, dass man eben dann Strom nimmt und macht da eben, keine Ahnung, eben zum Beispiel Wasserstoff draus oder Gas. Das Strom-Ding ist wohl auch irgendwas, was so ein X irgendwie sein kann. Wobei sie da halt alle meinten... Der X ist, glaube ich, einfach nur so ein Energieträger sozusagen gemeint. Ja. Und eine Energie reinpackt und dann kommt sie wieder raus. Ja, X man diese Treibstoffe dann halt generiert. Okay. Und Ja, das mit dem Strom. Also da hieß es halt, man setzt halt große Hoffnung auf diese Windpark in Chile, war das, glaube ich, die jetzt irgendwie Siemens irgendwie baut. Weil da ist wohl ständig irgendwie stark Wind. Ja. Und ja, also Ja, die Araber bieten ja auch schon die machen das halt, also Solardings das an für klang halt kleines schon Geld. alles relativ sinnvoll, aber das Ding ist natürlich, solange wie es alles immer noch teurer ist und Leute nicht bereit sind, dafür irgendwie mehr Geld zu bezahlen. Und außerdem ging es halt auch noch um interessante, also die Grünen sind wohl halt eben dabei und versuchen halt alles zu torpedieren, weil die haben halt Warum diese, eigentlich? Es geht doch darum, dann mit ja, CO2-Steuer das kann ich dir eben sagen, das lass mich doch andere mal teurer zu ausreden. machen. Ja, so. Der Grund ist, dass sie halt diese, dass sie halt alles unbedingt auf der Schiene haben wollen. Die wollen das halt nicht auf, die wollen halt nicht, dass es Autos gibt. Das wollen sie einfach nicht aus Prinzip. Und das ist dann vollkommen egal, ob da irgendwelchen Müll, weil das meiste Zeug, was sie da wohl haben, sind halt irgendwelche Abfälle. Und da haben sie dann halt auch noch gemeint, interessant ist halt, dass sie irgendwie die Fleischabfälle nicht kriegen. Und das sei auch irgendwie so ein, ja, so ein Prinzipding halt einfach, dass irgendwelche oder irgendwelche, ich glaube, es gibt irgendwelche andere Industrie, die Fleischabfälle halt aktuell irgendwie brauchen. Und das hat irgendwas mit BSE irgendwie zu tun, hat der eine irgendwie gemeint. Also da gibt es irgendwelche Regularien, die noch aus der BSE-Bekämpfungszeit irgendwie sind, mit der, wofür man die Fleischabfälle irgendwie nur verwenden darf. Und deswegen kommen sie da irgendwie nicht ran, so ganz komische Dinge. Ja, aber man kann das halt machen und das gibt es jetzt auch mit diesen synthetischen Sachen und so unglaublich teuer, wie die Leute halt teilweise behaupten, ist es halt auch nicht. Aber es ist halt immer noch teurer und es ist auch noch nicht in ausreichender Menge vorhanden. Da müsste man halt noch viel mehr irgendwie tun, viel mehr Sachen halt für freigeben, für diese synthetische Kraftstoffgewinnung, damit das irgendwie für alle Autos quasi möglich wäre. Ja, Ja. wie gesagt, und da war ja eigentlich, so habe ich es verstanden, geplant, dass das eben sich immer rechnet, weil die anderen Sachen durch CO2-Steuer zu teuer werden. Das ist eigentlich immer die Ansage gewesen. Ja, das ist Warum dann sicherlich noch, auch warum ein dann noch da? Aspekt, aber an der Stelle Hm. halt, wie gesagt, ist es einfach so ein Prinzipienreiterei wohl von den Grünen, Jo, scheinbar. dass sie halt sagen, oh nein, ein Auto, ihr geht, ihr voll. Individualverkehr, das. Genau, Individualverkehr, das ist das Problem. Auch wenn man der Frau Herrmann zuhört, ne, die erklärt dann das immer genau, wie sowas alles nicht geht, so mit dem Individualverkehr in der Zukunft. Statistik liegt nahe, Deutschland importiert russisches Öl über Indien. Captain Obvious Nein, oder doch. was? Oh. Ja. Imagine my shock. Ja. Nö, habe ich ja nur erst vor 3 Monaten oder so darüber berichtet, ne? Ja, Das war's auch genau. schon. Na Weiß gut, ich auch kann nicht ich mehr, schon was ich was. dazu sagen soll. Irgendwie, ich fühle mich nicht mehr so richtig informiert von der Tagesschau. Kleine Merkel-Lunte. 3 Monate? Ich Diese, glaube, das haben wir vor diese. einem Jahr, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Ja. Ey, Also das dieses letzte Mal vor Wochenende. 3 Monaten, ja, weil Dieses die Wochenende. Iraner, die Inder total übertrieben haben. Dieses Wochenende hatte die ARD ungelogen irgendwie japanische Comics erobern den Markt. Oh Die Gott, merken auch ganz alle ihre viele wild. Kinder Das ist kaufen echt schon brandaktuell. japanische Comics. Uff. Ja, und das ist wirklich so, okay, Leute, wo habt ihr die Nachricht her? 2002 oder was? Ja, und irgend so ein Redakteur von der Welt hat auch unter Berufung auf nicht genannte YouTuber einen Artikel darüber geschrieben, dass Hollywood zu woke ist und die Leute sowas wie Indiana Jones Film nicht mögen. Fand ich auch Nein. nett. Und nach den Leute Sachen, im die er da irgendwie so Internet. heiß zitiert hat, das fand ich schön. Ne? Du kannst halt einen Artikel machen und dich darauf berufen auf irgendwelche YouTuber und was die Was hat halt er alles geguckt? erzählen. Nerdrotic, Ja, ich gehe mal davon aus, Endymion, ja, mit Sicherheit. Aber er hat die halt nicht namentlich genannt. Drinker. Das finde ich halt irgendwie frech. Also, wenn ich schon Hm. meinen ganzen Artikel darauf stütze, auf das, was irgendwelche YouTuber sagen, dann kann ich die ruhig auch mal erwähnen in meiner super tollen Zeitung. Also, zu viel Angst, dass die Leute alle ihr Abo kündigen, oder wie? Ja. A critical mineral cartel would be worse than OPEC. Ja, hatte ich schon einmal darüber gesprochen, aber nimmt langsam ein bisschen mehr Form an. Also, wir haben ja die OPEC, das ist im Endeffekt ein Kartell, ein internationales Kartell von ölfördernden Ländern. Und was die machen, die sagen, wir fördern mehr Öl und werfen es auf den Weltmarkt oder wir drosseln unsere Produktion und dadurch können wir den Weltmarktpreis vom Öl beeinflussen. Halt, so funktioniert ja ein Kartell. Die sprechen sich gegenseitig ab. Und im Rahmen der ganzen BRICS-Angelegenheiten, die sich jetzt ja auch zu einer internationalen Institution gewandelt hat, gibt es halt auch Ambitionen im Rahmen dieser erweiterten BRICS-Sache, so eine Art Kartell für Rohstoffe zu machen, jenseits vom Öl. Da geht es halt um seltene Erden, Kupfer, Kobalt, halt Industriemetalle hauptsächlich. Und ja, das wäre eine sehr interessante Angelegenheit, zu gucken, ob das akzeptiert werden würde. Ja, dass die OPEC als internationales Kartell, ein Kartell ist illegal, fast jeden Ländern, dass das international akzeptiert wird, hat halt historische, diplomatische, wirtschaftspolitische Gründe. Und die Frage ist jetzt, ob dieses neue BRICS-Konstrukt in der Lage ist, das Gleiche zu etablieren oder ob es dann halt unterlaufen wird und nicht funktioniert. Das wird quasi so eine Art Machttest sein, ob BRICS tatsächlich sich auf dem Weltmarkt durchsetzen kann und ähnlich wie die G20 oder andere Institutionen halt weltweite Standards setzen können. Für uns wäre es nicht unbedingt gut, weil wir ja sagen, okay, wir müssen gucken, wo wir unsere Rohstoffe herbekommen und mit dem Lieferkettengesetz muss es halt auch alles menschenrechtskonform und demokratisch und so weiter verlaufen. Wir schränken unsere Sache immer weiter ein und wie wir es gerade gesehen haben beim russischen Öl, wir können ja schön sagen, wir kaufen das Öl nicht aus Russland, wir kriegen es trotzdem, weil wo soll es sonst herkommen? Und ja, also wenn es da was Neues gibt, sage ich wieder Bescheid, weil das finde ich auch eine sehr brisante Sache. Eine OPEC für Rohstoffe, das wäre für uns nicht gut. Ich meine, wir sind ja eh schon voll in der Deindustrialisierung drin, aber wenn wir die Rohstoffe, die wir brauchen, gar nicht mehr geliefert bekommen, dann wäre die Sache noch ein bisschen schwieriger, weil sie einfach teuer wäre. Oder gutes Beispiel ist jetzt auch das Uran, was jetzt aus dem Niger nicht mehr zu einem vergünstigten Preis nach Frankreich geliefert wird. So, sondern zu einem höheren Preis. 200-mal höheren Preis. Es wird teuer für die französischen Stromversorger werden. Mhm. Ja, war aber auch lange genug jetzt sehr billig, ne? Ich weiß ja nicht genau, wie viel teuer das dann wird, aber. Ja, teilweise durch Kolonialismus und Korruption und Ausnutzung, aber es hat ja auch teilweise handfeste Gründe, weil die Verfeinerung und die Raffinierung, die erfolgt ja nicht in Niger. Es kostet für die Brennstoffe dann ja noch nie so viel ausgemacht, glaube ich, bei der Atomkraft. Ja, also Betrieb und so weiter, Bau, Sicherheitsmaßnahmen etc. Ja. Hier hat die Firma ZF einen Motor vorgestellt, einen neuen Elektromotor, der jetzt ohne Magnete und ohne seltene Erden auskommt. Also die Arbeitsweise ist schon auf dem magnetischen Prinzip irgendwie, aber macht das dann intern und nicht mehr mit Ringmagneten, so habe ich das verstanden. Aber er braucht dafür auch trotzdem keine Bürsten oder so. Das war wohl bisher der Nachteil, habe ich das richtig verstanden habe. Ist nicht ganz so mein Thema, Motorbau. Ich finde es ganz interessant, dass wir halt auch ohne seltene Erden dann vielleicht sowas machen können demnächst. Da braucht man vielleicht auch dann deswegen nicht so rumheulen. Ne? Und da geht es, bei den seltenen Erden geht es natürlich in der Regel um Akkus. Aber auch da sind ja andere Konzepte schon unterwegs. Ne? Wie zum Eisen, wenn ich jetzt zum Beispiel so eins. Die technische Innovation ist gut. Ja, jetzt wo sowas wie einen Anschlag gegeben und also auf dem Bauern im Feld bei der Ernte hat er dann festgestellt, dass da irgendwie Metallbolzen festgemacht sind am Mais, an den Maiskolben, nicht mal an den Maispflanzen halt. Und wenn man da mit dem Ernter reinfährt, dann schlägt sich das irgendwie durch die ganze Maschine und macht das ganze Ding kaputt. Da hat so tatsächlich schon ganze Erntemaschinen gerissen, die dann komplett kaputt waren. Und hier ist dann jetzt wieder so ein Ding aufgefallen. Also das sind natürlich gemeingefährliche Sachen, die ja, also zumindest für den Bauern eben sehr gefährlich sind. Und so sie einen Anschlag darstellen, ne? Ich habe das mal terroristisch genannt, Ernteterror oder so, Ernteterrorismus. Also wer verspricht sich denn da was von? Das ist wohl das allerletzte, habe ich mir so gedacht. Ich will mal zeigen, ne? War das jetzt ein konkreter Fall, wo man auch weiß, wer das war? Oder wo sie irgendwer gesagt hat, wir waren das? Oder war das einfach nur... Nee, das nicht, das weiß man nicht. Ne. Nee, das sind nur Vermuten. Ne. Das ist irgendwelche... Keine Ahnung, ich meine, wenn man da im Feld was macht, was, da hat man ja noch nicht mal irgendwas gegen das böse Ich glaube, es ging darum, dass sie das Mais nicht zum Essen benutzen, sondern für irgendwelche... Also fürs Tier, für die Tiere auch. Nee, für Biogas oder so. Ach so. Ah ja, okay. Könnte auch noch sein, ja. Ja. Erntemaschine vom Klaas zerstört. Also. Ja, aber diesen Joko und Klaas mag ich eh nicht. Mir scheißegal, ob seine Erntemaschine kaputt ist. Ja, hier schreibt die Deutsche Welle darüber, dass die EU jetzt die Genehmigung für Glyphosat auslaufen lässt und möglicherweise nicht verlängert. Also das wollen natürlich welche und welche wollen es nicht. Und so. Und schreibt hier vor allen Dingen ganz intensiv darüber, wie gefährlich das jetzt von welchen Wissenschaftlern irgendwie eingeschätzt werden und dass die Firmen irgendwie nur geheime Studien hätten oder so. Das ist ein bisschen komisch. Ja, kein Wort über diese ganzen Fake News, die da waren. Es werden nur Leute zitiert, die irgendwie sagen, die Welt geht unter, wenn wir es nicht verbieten. Und das, was ich am schönsten fand, ja, die kommen immer aus den entsprechenden Vereinen. In diesem Halbsatz, wo sie irgendwie schreiben, so, ja, es könnte ja sein, dass wenn wir nicht rechtzeitig genug unsere Erntesachen umstellen, dass wir dann noch ein paar Ausfälle haben, wenn wir das verbieten. Mit anderen Worten, eventuell ist unsere super schlaue Idee, diesen Kram zu verbieten, sorgt dafür, dass wir schön alle hungern hier. Aber... Genau. Was kann schon schief gehen? Ist zu rechnen und die Vorschläge fand ich besonders gut, auch wie da stand, wie man das ersetzen soll. Das kam auch von irgendeiner NGO oder so, glaube ich. Da hieß es irgendwie, man soll andere Sorten pflanzen, die mehr Blätter austreiben, damit da unten drunter unter den Blättern das dunkel ist und dann da nicht so viel Unkraut wächst von sich aus. So. Das ist natürlich keine Maßnahme gegen Unkrautbefall, ne? Und auch nicht gegen Schädlinge oder sowas. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie Glyphosat, wie das da sinnvoll ist, aber da muss man eben auch was gegen machen, sozusagen, wenn man sich nicht die Ernte wegfressen lassen will. Wie ganz normal. Und ja, was eben aber vor allen Dingen überhaupt nicht vorkommt in diesem Bericht von der Deutschen Welle, ist der Unterschied zwischen der Gefährlichkeit von Glyphosat für den Bauern, der das aufs Feld bringt, und der Gefährlichkeit von Glyphosat im Essen für uns. Ja, die tun so, als wäre das dasselbe. Als wäre das irgendwie einfach nur egal, wo es auftaucht, immer gefährlich. Aber im Essen ist es so dünn konzentriert, dass es eben nicht mehr wirklich eine Rolle spielen kann, weil die Bauern ja auch darauf achten, dass sie das nicht verschwenden. Das ist ja teuer und so. Ja, das ist ein Argument, was gemacht wird, wenn zu viel Glyphosat draufgesprüht wird, was denn ja die bösen Unternehmen machen, weil die mehr Profit haben wollen. Dann aber wirklich, ja, haben die in den letzten 10 Jahren 60% oder so eingespart. Aber betriebswirtschaftlich gesehen ist es halt nicht so, je mehr du drauf sprühst, desto mehr Ertrag du hast, sondern es ist genau, punktgenau, wie viel da berechnet wird. Aber gut, ich meine, das ist halt wieder so eine Sache, das müssten die Leute vor Ort entscheiden können, wenn diese Zulassung, sie wurde ja vergeben. Ne? Jetzt wird sie auslaufen gelassen, mehr aus politischen Gründen als aus wissenschaftlichen Gründen. Deswegen ist schwierig. Ja, die Deutsche Welle redet dem aber ja halt auch das Wort sozusagen, dass es eben nicht mehr erlaubt worden werden soll. Ja, und dann, wenn es soweit kommt, dann stehen sie da, haben die Hälfte der Ernte. Nur können wahrscheinlich nur die Hälfte des Ertrags vorweisen. Und ich weiß nicht, dann würden sie das nicht mit Geld ausgleichen oder so, den Weltmarkt wieder mehr kaufen. Das ist einfach eine Frechheit. Also da wird zu kurz gedacht irgendwie. Und auch bei den Journalisten nur so halb nachgeforscht, obwohl der Artikel ganz schön lang war. Ja, das fehlt was. Ja, ich habe da Sorge vor, dass da irgendwie diese, wie heißt die denn nochmal, diese komische Inderin da, ihre Meinung, dass sich das breit tritt, dass die Leute wirklich glauben, man könnte ohne auskommen oder so und dieselben Erträge haben und dann ist es eben von heute auf morgen nicht mehr der Fall, wie wir es ja gesehen haben in Sri Lanka. Das kann auch ruckzuck irgendwie auch im großen Bereich hoch skaliert werden oder so. Das ist ruckzuck. Ja, ich meine, die Tendenzen hatten wir ja auch. Ja. Deswegen mal eine halbwegs positive Nachricht aus Europa. Ja, die Farm-to-Fork-Strategie ist gescheitert. Mhm. Ja, Farm-to-Fork ist ja die strategische Planung gewesen der Europäischen Union, den Agrarsektor gleich zu harmonisieren und Umweltauflagen, CO2 einsparen, weniger Pestizide, Biodiversität schützen, hatten wir immer mal wieder hier als Thema, was es für negative Auswirkungen hat, dass Bauern Teile ihrer Fläche stilllegen mussten, dass sie gezwungen wurden, andere Sachen anzubauen, dass sie minderwertige Ernten hatten, weil der Proteingehalt zu gering war. Haben wir ja über diese ganzen Sachen geredet. Mhm. Und das waren halt alles Folgen dieser Farm-to-Fork-Strategie und der Regulatorien, die da rausgekommen sind. Und die großen Landwirtschaftsverbände und die Bauernverbände haben sich halt durch Protest ausgezeichnet, insbesondere in den Niederlanden ist das ja sehr stark gewesen. Und politisch wurde zwar immer dagegen gehalten, aber es ist jetzt halt doch so, dass die politischen Verfechter immer mehr in eine defensive Position gekommen sind und mittlerweile mit dieser Farm-to-Fork-Strategie kein Blumentopf mehr gewonnen werden kann in Europa. So, und dementsprechend ist jetzt, wird es jetzt interessant zu sein, welche, was da kommt, aber die Ziele, die die Farm-to-Fork-Strategie hatte, die werden jetzt nicht durchgesetzt. Ja, die ganzen legislativen Bemühungen, die sind erstmal auf Eis gesetzt und bis zur nächsten legislativen Periode. Ja, also the farm to fork has been a top-down strategy in which the commission has set targets and objectives almost unilaterally as it was supposed to transpose on farming and food policy the ambition of a political manifesto, the European Green Deal. Also der europäische grüne Deal, den gibt es noch weiterhin. Allerdings ist eine Säule, und zwar die Farm-to-Fork-Strategie, gerade weggebrochen. Es wird interessant zu sehen, was da jetzt passiert. Allerdings haben wir ja schon sehr viele Regularien, die bereits umgesetzt wurden. Die werden jetzt natürlich auch nicht zurückgenommen. Hm. Aber immerhin. Ja, okay. Immerhin eine Sache. Green Deal war das, wo die Schweden jetzt ausgestiegen sind, ne? Neulich. War das nicht so? Naja. Hm. Farm to fork is dead. Ja. Long live farm to fork. Das erste besser so. Ja, also was jetzt stattdessen ist, die offizielle Position der Europäischen Kommission ist, dass man verstärkt in den Dialog mit den Stakeholdern treten muss, also mehr auf das Feedback von den Bauern und Bauernverbänden hören muss, was vorher halt gesagt wurde, so nee, wir hören nur auf die Wissenschaft und naja. Hm. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Aldi-Firma setzt wohl darauf, dass das Haltung irgendwie zählt, nicht nur im Journalismus, sondern auch beim Einkaufen. Yikes. Zwar haben sie dafür eben ihre Planungen vorgestellt, demnächst nur noch auf Tierwohlhaltungsklasse 3 und 4 zu setzen. Das heißt, irgendwie auch nichts darunter wohl anzubieten oder so. Und die Bauern, die das hier kommentieren, sind eben der Überzeugung, dass es ein bisschen Augenwischerei ist, nicht nur, weil Aldi eigentlich die höheren Preise gar nicht bezahlen will, die das erfordert, sondern auch, weil sie nicht bereit sind, sich zu beteiligen an irgendwelchen Umbauten, die dann nötig wären in Ställen oder sowas. Ich habe mich zwar gefragt, ob das wirklich auf Dauer so viel ausmacht, weil der Unterschied ist ja scheinbar manchmal nur, ob jetzt ein Fenster ist im Stall oder nicht oder so, ich weiß nicht genau. Ja, und die haben dann wohl auch die Bedingungen. Das ist aber nicht so, wenn die sagen, dass sie da von 2 auf 3 schon irgendwie den doppelten Platz irgendwie brauchen. Naja, okay, ein Platz ist natürlich zum Beispiel... Ja, ich hatte mal drüber gesprochen, aber ich glaube nur am Rande, es gibt ja diese 5 Stufen und ursprünglich waren es 4 Stufen. Die Grundstufe, dann die Stufe, die jetzt 3 ist und 4 und diese Haltungsstufe 2 ist quasi eine Sache, die nur aufgrund von Lobbybemühungen von den Handelsverbänden waren es, glaube ich, eingeführt wurde. Und der Unterschied zwischen Haltungsstufe 1 und Haltungsstufe 2 ist wirklich kaum gegeben. Deswegen ist die Haltungsstufe 2 sowieso schon immer so ein Feigenblatt gewesen. Und wenn Aldi sagt, okay, wir gehen jetzt auf Stufe 3, dann muss man sagen, okay, wenn man aus der Tierwohlperspektive sieht, ist das tatsächlich eine Verbesserung und nicht mehr so eine Verarschung wie die Haltungsstufe 2. Aber das Problem ist, dass die Verträge mit den Bauern haben und die Kosten komplett auf die Bauern umgewälzt werden. Ja, der eine hat sogar geschrieben, dass er in dem Bereich mit der Haltungsstufe 4, dass er langfristige Verträge hat und bei den anderen Sachen da eben ja so kurzfristig geguckt. Also da eben auch absehbar eben mehr Kosten hat und nicht mehr Ertrag erzielen wird. Ne? Ja, sowas. Mal gucken, ob das Aldi durchzieht. Ob die Leute dann sich verweigern, wenn das teurer ist. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann eben nicht mehr so viel Fleisch bei Aldi kaufen. Tja, ja. Und die State of the European Union Speech habt ihr natürlich alle auch verfolgt. Wer hat es nicht gesehen? Ne? Und uns Uschi hat... Besprechende Betonhelm. Hat ihre Erfolge quasi erläutert. Ja, also hier haben wir einen Artikel, wo kurz ein bisschen analysiert wurde, worum ging es jetzt in der State of the Union Speech. Und im Endeffekt sehr wenig Policy-Sachen, nur einige Allgemeinplätze und hauptsächlich ist es eine Sache gewesen, dass Ursula von der Leyen quasi eine Wahlkampfrede für sich selber gehalten hat. Ja, bisher hat sie noch nicht gesagt, ob sie das Amt nochmal eine weitere Legislaturperiode übernehmen will oder nicht. In ihrer Rede hat sie mehrere Andeutungen gemacht, dass es doch wohl so ist, dass sie weiter an der Macht bleiben will und sich dem Spitzenkandidatprozess stellen will, der dann demnächst stattfinden soll. Nur nochmal zur Erinnerung, es ist ja so, die Fraktionen im Europaparlament, die können einen Spitzenkandidaten quasi bestimmen und diese Spitzenkandidaten, die treten dann gegenseitig in Konkurrenz und werden dann von den Regierungschef der Mitgliedsländer, also von den Regierungen der Mitgliedsländer gewählt. Ursula von der Leyen hat sich ja beim letzten Mal nicht dem Spitzenkandidat Auswahlverfahren gestellt. Sie war gar keine Kandidatin, die aufgestellt wurde und keiner der aufgestellten Kandidaten wurde gewählt, sondern sie wurde eingesetzt. Das war ja auch ein sehr demokratischer Prozess damals. Also ja, das war es eigentlich nur. Sie will an der Macht bleiben und ja, schön machtpolitische Spielchen. Die letzte Rede, da ging es nur um den Ukraine-Krieg. Diesmal hat sie schon mehr über Europa geredet, aber nur allgemeine Sachen. Wir müssen die Menschenrechte voranbringen und wir haben so viel gemacht. Und ein paar Sachen, über die wir heute auch schon gesprochen haben, wie die Bürokratiekosten wurden abgebaut. Da ist er natürlich auch drauf eingegangen und so. Ja. Ja, hier eine Nachrichtenmeldung, die durch die Medien geistert. Kann Deutschland Deserteure ausliefern? Die Ukraine sagt, okay, wir brauchen alle Leute und ausländische also Staaten, wo ukrainische Wehrpflichtige sind, die sollen diese Wehrpflichtigen bitte an Deutschland ausliefern. Ist durch die Nachrichten gegangen. Da gab es mehrere Äußerungen von ukrainischen Politikern, dass das so sein soll. Allerdings ist es ja so, dass da dann im Endeffekt offizielle Anfragen kommen müssen und diese offiziellen Anfragen sind bis jetzt noch nicht gekommen. Also es gab bis jetzt keinen einzigen Fall in Deutschland. Moment mal. Wir dürfen Bukundi Mbekembele nicht in sein Heimatland zurückschicken, weil da Bürgerkrieg ist, aber wir dürfen Ukrainer in ihr Heimatland schicken, damit sie da in den Kriegsdienst gepresst. Ja, genau darum geht es hier im Artikel. Was ist die rechtliche Situation? Die rechtliche Situation ist so, wenn es nur um die Wehrdienstverweigerung geht, dürfen wir sie nicht zurückschicken. Ob da Krieg herrscht oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Ja, weil wir haben das europäische Auslieferungsabkommen und in diesem Auslieferungsabkommen steht, wenn jemand einer Straftat bezichtigt wird, die in beiden Ländern strafbar ist und das rechtlich vergleichbar ist, dann kann ausgeliefert werden, soll ausgeliefert werden, darf ausgeliefert werden. Und hier reden wir nicht über Wehrpflichtverletzung, sondern es geht halt um Bestechung, um nicht eingezogen zu werden, um falsche Bescheinigungen, ärztliche Atteste, Urkundenfälschung, solche Sachen. Da gab's solange der Sohn von Melnik noch in Berlin studiert, unbehelligt, finde ich das sowas von verlogen, irgendwelche halt nicht Botschaftersöhne von der Straße zu greifen. Ja, also der Punkt ist der, rechtlich gesehen ist es nur, wenn halt diese Sachen nachweislich an Deutschland gemeldet werden, weil diese Sachen ja in Deutschland auch strafbar sind, Urkundenfälschung und sowas, dann kann ein Auslieferungsverfahren stattfinden. Allerdings genießen ja die ukrainischen Personen in Deutschland ja einen besonderen Aufenthaltsstatus. Bis März 2024 läuft er ja. Deswegen ist es sowieso rechtlich umstritten, ob man den überhaupt habhaft werden könnte, selbst wenn ein Auslieferungsantrag stattgegeben würde. Dementsprechend, also bis März 2024 würde es sowieso nicht rein administrativ funktionieren. Dann müsste es halt aufgrund von Urkundenfälschung, falscher Bescheinigung, Bestechung oder sonstigen Sachen beantragt werden. Also die ganze Sache ist riesiger Luftballon. Kann man sich drüber aufregen oder nicht? Rein rechtlich gesehen passiert da ja nichts. Ja, nichts. Noch ein kleiner Einschub. Ist das heute deine erste Demo? Warst du schon auf einer? Ich war schon mal mit Papa auf einer Demo. Und was, weißt du noch, was das für eine war? Ja, auch so eine von der letzten Generation. Warum möchtest du hier mitlaufen? Naja, weil es halt meine Zukunft ist. Ich will halt nicht so irgendwo leben, wo es dann ganz heiß ist oder wo überall Müll rumliegt oder wo überall Klimakatastrophen sind. Oh. So ist mir. Das kleine Mädchen ist ganz verstört. Oh Gott, ich habe ihn zum Weinen gebracht. Hätte ich das besser nicht sagen sollen? So. Mit den auswendig gelernten Worten, die mir mein Vater beigebracht hat, ist das nicht brav gelernt. Ja, war schon. Ja, das war eine Katastrophe. Reiterstandbild von Angela Merkel zusammengebrochen. Ich krieg's nicht mehr hin. Nein. Grausam. Ja, gut, ich meine, man könnte sagen, ihr Ansehen bröckelt. Ne? Ich meine, ja, Angela Merkel ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, ne? Sie ist ja schon fast komplett aus dem kollektiven Wahrnehmung verschwunden, tritt ja auch nicht mehr in Erscheinung. Wird eher abfällig über sie gesprochen, auch in politischen Kreisen. Und ja, das ist einfach nur eine lustige Meldung. Wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, ist auch noch ein Bild, wie das ursprünglich aussah. Ja, so sah das Kunstwerk ursprünglich aus. Anfang des Jahres ist schon der Kopf und ein Teil der Hand abgefallen von der Betonskulptur. Da wurde sie nochmal vom Künstler notdürftig geflickt. Ja, aber ja, es ist schon ganz lustig. Also das Ganze steht vor einem Museum. Ja, es ist schon eine offizielle Skulptur. Das ist jetzt nicht, das sieht zwar so ein bisschen aus, aber es steht nicht bei irgendwem im Garten. Das ist schon eine offizielle Skulptur. Aber ja, die Frage ist, was wird denn jetzt damit gemacht? Ja, jetzt ist es halt kaputt. Mach mal bei Patex an oder so. Wir schaffen das. Im Frühjahr hatte der Künstler Merkels Hand und den Pferdekopf noch mit Klebeband fixiert und das Reiterstandbild weiß getüncht. Doch die Rettungsversuche halfen nicht. Am Donnerstagmorgen entdeckte Wilhelm Koch nur noch Trümmer. Die Figur der Ex-Kanzlerin aus recyceltem Leichtbeton war vom Pferd gefallen, das Pferd selbst in der Mitte auseinandergebrochen. Ja. Tja, das kommt davon, wenn man billigen, modernen Beton für sowas verwendet. Da muss man römischen Beton für. Das ist aber auch die hohe Belastung durch die vielen Asche. Das ist aber auch die hohe Belastung durch die vielen Wurfgeschosse, die das Ding abgekriegt hat. Wie war das mit toten Pferden, die man reitet? Und den Kopf legen wir jetzt Ruprecht Polenz ins Bett, oder wie? Tja, der Künstler ist super, ne? Der Leichtbeton, der im 3D-Druckverfahren hergestellt worden ist, sei für den Außenbereich nicht geeignet gewesen. Ja, wie unser Land nicht für ungeregelte, endlose Migration geeignet ist. Es wird nun überlegt, was mit den Resten des Reiterstandbilds passiert. Ja, komm, macht's doch wie bei Lenin irgendwie so. Lenin Riefenstahl? Meinst du, so einen Film drehen? Da machen wir jetzt dieses XTL draus und fahren damit in die Zukunft. Oder wir verkaufen die einzelnen Bruchstücke mit digitalem Blockchain-Zertifikat. Der Merkel-Pferde-NFT. Können wir es auch in Salz-Euro auflösen oder so? Wir können es auf die irgendwo. Wir fliegen das Pulver dann nach Russland irgendwo und werfen es da über einer fruchtbaren Gegend. Oder auf den Meeresgrund. Oder es wird an die Humboldt-Uni gestiftet als feministisches Denkmal. Damit die Altweltmenschen besser bekämpft werden können. Und das Bastelprojekt in der Kunstabteilung zum Wiederzusammensetzen. Das sind die Gender Studies, die Leute mit Patex wieder nähen. Genau. So wie sie die Gesellschaft auch immer, ne? Kleben. Ja, das unbeschriebene Pferd. Klebe anschmieren. Ja, ich finde es ein bisschen farblos so. Blau wäre gut. Also so nein, einfach so richtig bemalt, wie so ein Zinssoldat. Weißt du? So ein bisschen Pferdfarbe blau. Hier, Menschenfarbe da. Wir holen so ein paar Warhammer-Freaks, die es dann bemalen. Gab es nicht auch mal eine Angela Merkel-Action-Figur? Wieso denn? Es gibt doch keine Action von Merkel, oder? Eben, was soll die machen? Ja, Auto zusammen, raus, auseinander. Mehr kann die. Die gab es, glaube ich, nicht, aber es war mal irgendwie so ein satirisches Konzept, wo irgendwie gesagt wurde, der Körper ist inklusiv, aber die 23 Hosenanzüge muss man irgendwie separat erwerben oder irgendwie so, war, glaube ich, der Spruch. Ja, ja, also es gibt eine Playmobil-Figur. Oder nee, Rösler hat das, glaube ich, mal gesagt, oder? Philipp Rösler ist irgendwie rausgekommen, dass er über die Kanzlerin irgendwie gesagt hätte, dass die Hosenanzüge irgendwie nicht inklusiv sind oder so. Bei der Merkel-Puppe. Kann ich mich noch grob daran erinnern. Ich glaube, das war irgendwie so. Das ist schon Browser-Ballett mit einer Merkel-Action-Figur. Deswegen lieber nicht mehr drüber nachdenken. Ach ja, die war ja auch mal lustig irgendwann, ne? Ja, zumindest teilweise. Lang, lang ist es her. Ich hatte so eine Figur, die hatte. Angela Merkel Pappaufsteller, Pappfigur, ca. 164 cm für 53,48 Euro. Alter, das ist lebensgroß. 1,64 müsste ungefähr lebensgroß. Oh mein Gott. Kannst du jetzt im Handel, auf dem Markt. Lebensgroßer Starschnitt, wie hieß das? Nee, nee, da lese ich doch lieber Knicklicht und kaufe eine Miete pro Kopf und gehe auf thatsafebase.net. Und abonniere das Mammon-Magazin. Mhm. Ach so, unsere Seite. Irgendwer hat gesagt, das ist der 400. Stream heute. Ich habe das kurz mal anhand der Wochenzahlen nachgezogen. Das könnte sogar wirklich sein. Boah, wer zählt sowas? Ach, wir. Ach ja, wir. Aber schon verrückt, ne? 400. Schon ja, schön, Glückwunsch. Also das 400 ist ja zu wenig. Schon häufig sind wir. Was? 400 ist zu wenig, da haben wir mehr. Ja, nee, 400 Sonntagsstreams. Ach so, ja, 400 Sonntagsstreams. Okay, stimmt. Die Sonntagsstreams. Das kommt ziemlich gut hin, wenn man es nachrechnet. Ja. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, wir haben ja öfters mal unsere Zählmethoden umgestellt, deswegen. Naja, nicht mehr. Ja, aber wenn du einfach guckst, Anfang 2016, 52 Streams pro Jahr und das dann hochrechnen, das kommt schon grob hin. Genau. Also die Sache mit Rösler. Vielen Dank auf die nächsten 400, sag ich mal. Ja, genau. Darf ich nochmal kurz die Sache mit Rösler, das war bei diesem Gia-Muss hier, den wir letztens ja auch hatten. Und da sagt Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler, den gab es mal, hat bei seinem ersten bayerischen Dirzett-Auftritt einen Kabarettreifenrede Kanzlerin Angela Merkel verspottet. Angela Merkel gibt es jetzt auch als Barbie-Puppe, sagte Rösler auf dem Giamos-Ost-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. Die kostet 300 Euro. Das heißt, die Puppe kostet nur 20 Euro, aber richtig teuer werden die 40 Hosenanzüge. Also das war das Ding mit der Puppe und den Hosenanzügen. Dass der Fipsi keine Karriere im Showbusiness gemacht hat, ey. Ein bisschen Karriere hat er aber gemacht, ne? Wo ist er denn jetzt nochmal? Ja, vietnamesische Handelskammer, irgendwie sowas. Ja, er ist Vertreter der Vietnamesen gegenüber der Schweiz. Nachdem er bei dem World Economic Forum gearbeitet hat. Anschließend erläuterte der FDP-Politiker vor Journalisten, ich habe schon immer Witze über meine Chefs gemacht. Sehr schön. Okay. Aber Humor ist jetzt vorbei. Humor wurde abgewählt. Warum haben Sie Ihren letzten Job verloren? Der Chef war ein Arsch und konnte mich nicht leiden. So, jetzt aber. Besser. Ja, guckt ihr Rugby? Rugby. Foot Rugby oder wie? Guckt ihr Rugby? Rugby? Läuft doch aktuell World Cup in France. Auf ProSieben Max, ich empfehle das mal. Das ist ein ganz guter Sport. Nicht so ein Pille-Palle über Fußball, immer nur Ball hin und her. Naja. Ja, aber Rugby ist gefährlich. Ne? Seid vorsichtig. Ja. Das hat schon was Ähnliches. Die dürfen auch nicht nach hinten passen, glaube ich, ne? Ja. Ja. Voll, oder? Tschüss. Aber ist nicht so unorientiert. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Schadet, was der Freier dient. Zerschmettert, was er schadet. Auch das. Und lass dich bloß nicht gendern. Mhm. Ah, Wald gehen. Wald. Weg mit dem Kulturmarxismus. Ruft mal einer von euch die Weltraumaffe auf, bitte. Ich habe da nämlich was Komisches gekriegt angezeigt.